Okay, wir kommen zur Podiumsdiskussion über die Frage, was ist politische Partei für die Linke, veranstaltet von der Platypus Affiliated Society. Zuerst wollen wir uns bei allen Referentinnen und bei den Leuten im Publikum herzlich für ihr Kommen bedanken. Außerdem gilt unser besonderer Dank der österreichischen Hochschülerschaft für die Unterstützung. Die heutige Podiumsdiskussion ist Teil einer Serie, die wir bereits in Chicago, London, Halifax und Frankfurt mit unterschiedlichen Zusammenstellungen von Referentinnen und Referenten veranstaltet haben. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade jetzt die Möglichkeit haben, dieses Gespräch zu führen, weil die Frage der Partei in der Linken international und auch in Österreich schon seit längerer Zeit im Raum steht und wir erst kürzlich im Zuge der Bundespräsidentschaftswahlen mit ihr konfrontiert waren. Außerdem stellt sich die Frage, ob und inwiefern Parteipolitik für die Linke möglich, notwendig und erstrebenswert ist, auch in Bezug auf die Aufbruchinitiative. Zunächst würde ich noch gerne kurz ein paar Worte über die Platypus Affiliated Society sagen. Die Platypus Affiliated Society organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten, also 1920er, 1930er, neuen, 1960er bis 70er und postpolitischen, das heißt 1980er bis 90er Linken und der Möglichkeit für emanzipatorische Politik heute. Platypus, das steht englisch für das Schnabeltier, ist ein Projekt der Selbstkritik und der Selbstbildung mit dem Ziel einer praktischen Re- und Neuorganisation einer marxistischen Linken. Gegenwärtig erscheint die marxistische Linke als historisches Zerfallsprodukt. Die gängige Meinung betrachtet die vergangenen, gescheiterten Versuche von gesellschaftlicher Emanzipation nicht als historische Möglichkeiten, deren Verwirklichung noch aussteht, sondern bloß als Vergangenheit, als tote Geschichte. Die historischen Momente gelten als blanker Utopismus, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Als kritische Erbin einer besiegten Tradition vertritt Platypus die These, dass die gegenwärtige Orientierungslosigkeit der Linken dafür spricht, dass wir angesichts des Scheiterns der neuen Linken 1968, der Demontage des Sozialstaates und dem Kollaps der Sowjetunion in den 1980er Jahren heute nicht besser wissen, wie die Aufgaben und Ziele sozialer Emanzipation aussehen könnten, als die Utopisten der Vergangenheit. Unsere Aufgabe besteht darin, die Neuorganisation einer marxistischen Linken durch das Medium der gegenseitigen Kritik und Bildung anzustreben und zu ermöglichen. Platypus ist der Ansicht, dass die Fragmente der heutigen Linken einer Tradition entstammen, deren Niederlage zu einem großen Teil selbst verschuldet ist. Insofern ist die marxistische Linke historisch und in einer so ernsten und besorgniserregenden Auflösung begriffen, dass es zunehmend schwieriger geworden ist, einheitliche, programmatische und in sich kohärente sozialpolitische Forderungen zu stellen. Angesichts der vergangenen und gegenwärtigen Katastrophen stellt sich deshalb die erste unmittelbare Aufgabe einer potenziellen Neuorganisation, die Erkenntnis der Ursachen und Gründe des Scheiterns des Marxismus und die Aufklärung über die Notwendigkeit einer marxistischen Linken für die Gegenwart und Zukunft. Wenn die Linke die Welt verändern will, muss sie zuallererst sich selbst verändern. Die unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Neuorganisation einer emanzipatorischen Linken ist eine dringende Aufgabe. Wir sind der Ansicht, dass die Zukunft der Menschheit hiervon abhängt. Während die verheerenden Kräfte, die durch die moderne kapitalistische Gesellschaft hervorgerufen werden, weiterhin existieren und sich entwickeln, bleibt das soziale Versprechen gesellschaftlicher Emanzipation unerfüllt. Sich von dieser Aufgabe zurückziehen oder die Bedeutung vergangener Niederlagen und Fehler in Nebel zu hüllen, indem Hoffnung auf Widerstand von einem Gedachten außerhalb der kapitalistischen Dynamik gesetzt wird, bedeutet nichts anderes als die Affirmation eben jener Dynamik in der Gegenwart und die Befestigung ihrer zukünftigen zerstörerischen Realität. Platypus stellt deshalb folgende Fragen. Inwiefern sind die Gedanken kritischer Gesellschaftstheoretiker wie zum Beispiel Marx, Lukács, Benjamin und Adorno relevant für die heutige Auseinandersetzung um Emanzipation? Auf welche Weise können wir Sinn aus der langen Geschichte verarmender linker Politik ziehen? Betrachtet von der internationalistischen marxistischen Linken von Lenin, Luxemburg und Trotzki bis zu der gegenwärtigen Lehre, ohne von dieser Geschichte eingeschüchtert oder entmutigt zu werden? Inwiefern können die Antworten auf diese Frage der Reorganisation der Linken auf der fundamentalen Ebene von Theorie und Praxis förderlich sein? Wie können wir dazu beitragen, die Sackgassen linker Politik zu überwinden? in welche die Linke heute geraten ist. Wir hoffen, eine Debatte innerhalb der Linken wieder zu beleben, die seit langer Zeit entweder vergreist oder verstummt ist, um aufs Neue einer potenziell emanzipatorischen Praxis zum Leben zu verhelfen, die gegenwärtig abwesend ist. Was ist die Linke gewesen und was kann aus ihr zukünftig noch werden? Platypus existiert, weil die Antwort auf solch eine Frage, sogar in ihrer einfachen Formulierung, schon lange nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann. Ja, ein kurzer Hinweis zu unseren Aktivitäten in Wien. Wir haben einen wöchentlichen Lesekreis, jede Woche donnerstags, zu dem oben auch Flyer aufliegen. Außerdem haben wir eine Zeitschrift in deutscher und englischer Sprache. Die ist zu freien Entnahme und wahrscheinlich werden wir auch ein Transkript der heutigen Veranstaltung darin veröffentlichen. Außerdem gibt es eine E-Mail-Liste für das Platypus Chapter in Wien, zu dem Sebastian jetzt gleich eine Liste herumgibt, wo ihr euch eintragen könnt. Ganz kurz, wenn ihr Interesse habt. Bisschen leiser vielleicht. Okay, ein bisschen leiser. Entschuldigung. Danke. Ja. Dann würde ich noch die Referentinnen und Referenten vorstellen. Jetzt gerade beim Computer seht ihr Hanne Lichtenberger. Sie ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin. Und sie ist Redakteurin des Mosaikblogs und aktiv bei Aufbruch. Zu ihrer Rechten und zu meiner Linken Ursula Jensen. Sie ist ehemaliges Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, der Jungsozialisten in der SPD, der Trotzkistischen Liga Deutschlands, der Spartacist League in den USA und Gründungsmitglied der internationalistischen bolschewistischen Tendenz, außerdem ehemaliges Betriebsratsmitglied. Sie ist Mitglied der Delegiertenkonferenz der IG Metall Region Hamburg. Und zu meiner Rechten sitzt Sebastian Kugler. Er ist Mitglied der Bundesleitung der Sozialistischen Linkspartei, also der österreichischen Sektion des Committee for Workers International, CWI. Er organisierte unter anderem Schulstreiks gegen Bildungskürzungen, Widerstand gegen Abschiebungen und zahlreiche antirassistische und antifaschistische Demonstrationen. In den letzten Jahren half er beim Aufbau sozialistischer Organisationen in Spanien und in den USA. Er ist ebenfalls aktiv bei Aufbruch. Ja, und leider kann Dieter Alexander Beer heute nicht kommen. Er wollte eigentlich teilnehmen, aber er ist leider spontan verhindert. Allerdings wird er aller Wahrscheinlichkeit nach eine Replik auf die heutige Diskussion in der Platypus Review schreiben. Ich würde dann noch kurz die Eventbeschreibung vorlesen, damit wir wissen, um was es jetzt gehen wird. Trotz vieler unterschiedlicher politischer Strömungen und Richtungen ist die vielleicht bedeutendste Frage für die Linke die der politischen Partei. Im Gefolge der Wirtschaftskrise 2008 und der anschließenden Rezession fanden verschiedene Initiativen für linke Einheit statt. Nach Occupy Wall Street und dem arabischen Frühling, neben aus den 1980ern bis 1990ern stammenden postpolitischen Tendenzen, die Ausdruck finden in Empire, Multitude und Commonwealth von Hart und Negri, John Holloway's Change the World Without Taking Power, The Coming Insurrection, des Invisible Committee, das Communiqué from an Absent Future von protestierenden Studierenden Kaliforniens. Die Gründung von Syriza in Griechenland, der Partei Podemos in Spanien, die sowohl die organisierte marxistische Linke als auch die bestehenden Gewerkschaften als Teil der etablierten politischen Kaste ablehnen, während die Partei Die Linke sich in Deutschland scheinbar selbstsicher an Koalitionsregierungen beteiligt. Gleichzeitig befinden sich die größten orthodox-marxistischen, trotzkistischen, politischen Organisationen in den englischsprachigen und westeuropäischen Ländern zunehmend in der Krise, die als Krise des tatsächlich existierenden Leninismus in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern beschrieben wurde. Neue Publikationen wie Jacobin Magazine, N plus One und Endnotes verkörpern einen Millennial Marxism. Das Vermächtnis des Marxismus im Hinblick auf die Prinzipien politischer Organisation ist Gegenstand einer aufkommenden Diskussion bis hin zur Zweiten Internationale 1889 bis 1917, Neokautskianertum. Zum Beispiel in Lars Lies revisionistische Geschichte Lenins und des Bolschewismus und das Buch Revolutionary Strategy aus dem Jahr 2008 von Communist Party of Great Britain Mitglied Mike McNair. Letzteres veranlasst durch die Gründungen der Respect Party in Großbritannien und der Nouveau Parti Antikapitaliste in Frankreich. Die vielleicht bedeutendste Frage, die sich der Linken heute international stellt, lässt sich bis zum Marx-Streit mit den Anarchisten in der Ersten Internationale zurückverfolgen. Was bedeutet es für die Linke, heute politisch aktiv zu werden? Doch scheint die Frage der politischen Partei der Linken mehr Probleme zu bereiten als zu lösen. Formale politische Organisation scheint unverzichtbar für Langzeitperspektiven, die über das Anschwellen und Verebben spontaner Bewegungen hinausweisen. Doch die Geschichte der Partei, die durch Aufrechterhalten von Aktivität und Widersprüchen einen Weg zur Revolution bahnen soll, ist bestenfalls zwiespältig. Statt der Revolution ebnete sie der Rationalisierung von politisch wirkungslosen Strategien und Opportunismus jeder Couleur, zum Beispiel Reformismus, Karrierismus, den Weg. Heute scheint die Idee der politischen Partei als Mittel für die Linke, durch die sich in der Gesellschaft die Notwendigkeit von sozialen Umwälzungen entwickeln ließe, im Gegensatz zur politischen Partei als Selbstzweck, theoretisch wie praktisch kaum greifbar. Doch die bestehende Alternative, Politik ohne Partei, scheint zu nichts in der Lage zu sein, als die Launen des Kapitalismus zu billigen, durch welche er sich verändert, doch unweigerlich bestehen bleibt. Schlimmer noch, ohne eigene Parteien ist die Linke dazu gezwungen, passiv oder aktiv andere Parteien zu unterstützen oder zumindest Hoffnungen in diese zu setzen. Es scheint unmöglich, die Frage der politischen Partei zu vermeiden. Noch kurz zum Ablauf. In einer ersten Runde hat jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 15 Minuten Zeit, ein Öffnungsstatement abzugeben. Und in einer zweiten Runde können die Teilnehmerinnen aufeinander antworten. In einer dritten hat dann das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die Teilnehmer zu stellen. Dann übergebe ich an Hanna. Die Fragen. Was? Die Fragen vorlesen. Ja, das Nein. Ja, dann Hanna, bitte. Okay, normalerweise arbeite ich in einem Hörsaal ohne Mikro und das ist total gut für euch, weil meine Stimme leider so hoch ist, dass sie mit dem Mikrofon verrückte Sachen macht und unangenehm zum Zuhören ist, wenn es gar nicht geht, sagt sie einfach Bescheid. Die Liste von Fragen, die wir zugeschickt bekommen haben für heute, die war so unglaublich lang, dass wir nicht hier 3 Stunden sitzen müssten, sondern 3 Wochen, um uns ein bisschen anzunähern. Wir sind gebeten worden, zum gesamten Zustand der Linken in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft Stellung zu nehmen. Das werde ich nicht schaffen, vor allem nicht in 15 Minuten. Deshalb habe ich mich darauf beschränkt, so eine Skizze davon zu machen, was ich glaube, was gerade aktuell passiert, was so Herausforderungen sind, welche Teile der Linken wie auf diese Herausforderungen reagieren. Und im letzten Schritt habe ich dann eine Wunschliste erstellt, wie ich mir so eine Partei eigentlich vorstelle und was das heißt. Es ist schon gesagt worden, ich bin von Mosaik. Das, was ich aber heute erzähle, ist nicht die Mosaik-Position. Es gibt innerhalb von Mosaik, dem breiten Redakteurinnenpool, nicht eine Position zur Parteifrage. Ich stelle da heute eher nur einen Ausschnitt dar und vor allem meinen eigenen Zugang zu dem Thema. Also was ist diese aktuelle Ausgangslage, in der wir die Frage der Partei diskutieren? Ich glaube, seit Beginn der Krise im Jahr 2008 erleben wir vor allem den Aufstieg der Rechten in Deutschland, in Frankreich, aber auch in Österreich und damit einhergehend auch ganz starke Entsolidarisierungstendenzen in der Gesellschaft, den ganz starken Anstieg von rassistischen und antisemitischen Übergriffen. Wir können sehen, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen Subalternen und den Kapitalfraktionen weiter verschiebt. Das liegt unter anderem daran, dass die Krisenbearbeitung der Europäischen Union ganz zentral dazu geführt hat, dass die Profitraten nur ganz kurz eingebrochen sind und jetzt seit langem wieder steigen. Politiken wie der Fiskalpakt, die führen dazu, dass nicht nur finanzpolitische, sondern auch grundsätzlich wirtschaftspolitische Spielräume ganz stark eingeschränkt sind. Das hat auch eine Konsequenz für linke Projekte, die auf Regierungen abzielen. Das heißt, so ein Staatsinterventionismus, wie er in Teilen der Linken gefordert und gefeiert wird, hat ganz andere Bedingungen seit der Durchsetzung des Fiskalpakts. So eine letzte Tendenz, die ich aufzeigen würde, ist so eine ganz starke Entdemokratisierung und gleichzeitig ein Prozess der Verrechtlichung von Politik, also sozusagen die Rücknahme politischer Entscheidungen aus dem parlamentarischen Prozess selbst, von dem die Entscheidungen von unten brauchen wir nicht sprechen, hin zu seiner Durchsetzung auf der Ebene des Gesetzes, des Rechts und so weiter. Das heißt, die Linke steht vor ganz schön vielen Herausforderungen und wenn wir ehrlich sind, haben wir die wenigsten davon irgendwie angehen können und da als gesellschaftliche Linke auch Initiativen setzen können. Wir sehen da unterschiedliche Strategien, vor allem, und ich habe das so ein bisschen mit diesen Handlungsspielräumen schon anskizziert, sehen wir so die Erfahrung von Syriza in Griechenland. Keine Linkspartei, die Beteiligung an der Regierung hatte oder eine Regierung geführt hat, hat es geschafft, wesentlich das Kräfteverhältnis zu verschieben. Sie ist da ganz schnell von Eliten innerhalb der Europäischen Union, von den Regierungen der Eurozone gestoppt worden. Das hat dann ganz schnell dazu geführt, das wäre so eine zweite Beobachtung, die man in dem Fall machen kann, dass die Geschwindigkeit, mit der progressive Projekte zerfallen können, unglaublich groß ist vor dieser Zuspitzung der herrschenden dominanten Verhältnisse und dass so innerparteiliche Demokratiefragen schon eine ganz zentrale Rolle spielen, auch wenn es um die Durchsetzung von progressiver Politik geht. Wir sehen als einen anderen Mosaikstein in der Linken die Sozialdemokratie, die immer stärker nur noch zu den Verwaltungsinstanzen der Krise werden. Die Sozialdemokratien sind fast überall zu Staatsapparaten geworden. Und es gibt so ein Gramsci-Zitat, das die Möglichkeiten der europäischen Sozialdemokratien ganz gut beschreibt. Wer herrscht, kann die Krise nicht lösen, er hat nur die Macht zu verhindern, dass andere das tun. Wir sehen als einen anderen Mosaikstein die traditionell kommunistischen Parteien, die den gesellschaftlichen Wandel nicht integrieren konnten, die sich selber da nicht anpassen konnten, die gar nicht mehr die Gesellschaft abbilden intern. Die können auch nur zuschauen, wie Bewegungsparteien entstehen, wachsen und dann auch scheitern und können da nicht irgendwie einen Ansatzpunkt dafür bieten, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, durchzusetzen. Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder ein Aufflackern, vielleicht nicht in Österreich, aber in anderen Teilen Europas, soziale Bewegungen, die kurz da sind, denen es aber nicht gelingt, ihr politisches Projekt so auszuformulieren, dass es eine Stabilität hat, dass es sich von einer Bewegung zu einem dauerhaften gesellschaftlichen Projekt wandelt. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie muss eine Partei für die Linke sein, die die aktuellen Herausforderungen angeht, dann muss so eine Partei mehr sein als eine Wahlmaschine. Das heißt, Parteipolitik darf sich nicht auf Wahlkämpfe reduzieren, die darf nicht als Projekt entstehen, die sich nur auf den Staat im engeren Sinn bezieht und nicht nur auf das Parlament ausrichten. Weil sonst passiert ganz schnell, dass sie an den Rahmenbedingungen, die das bürgerlich-parlamentarische System uns vorgibt, zerfällt. Das heißt dann auch, sobald die Strategie in dem Terrain unerfolgreich ist, zerfällt das ganze Projekt. Deshalb ist die Ausrichtung darauf allein nicht genug. So eine Partei, wie ich sie gerne hätte und wie sie aber nicht existiert, woran wir vielleicht gemeinsam arbeiten müssten, wäre eine Partei, die sich als Sprachrohr von gesellschaftlichen Bewegungen und Kämpfen besteht, die das Parlament als Bühne verwendet, als Ort, an dem Politik aufgeführt wird, ihre Strategie aber nicht ausschließlich auf das Parlament reduziert. So eine Partei müsste die Infrastruktur, Wissen und Erfahrung für soziale Bewegungen da zur Verfügung stellen, weil ich davon ausgehe, dass diese Partei nicht die Grundlage der gesellschaftlichen Veränderung ist, sondern immer nur ein Teil dieser Veränderung sein kann. Das heißt aber auch, dass so eine Partei, wie ich sie gerne hätte, die Verallgemeinerung von unterschiedlichen Kämpfen und gesellschaftlichen Widersprüchen darstellen muss. Also ein Ort, an dem, oder die Partei soll als Strategie an Lebensrealitäten, an der Unzufriedenheit und an Sorgen anknüpfen und die zueinander in Beziehung setzen. Sie soll der Ort sein, an dem gesellschaftliche Widersprüche, rassistische Verhältnisse, sexistische Verhältnisse und so weiter auch ausverhandelt werden. Weil ich glaube, dass so eine Partei dafür da sind, nicht ein allgemeines Projekt zu formulieren, das über die einzelnen Partikularinteressen und konkreten Lebenserfahrungen hinausweist. Und dass so eine Partei das Vehikel sein muss, das konkrete Kämpfe auf der einen Seite mit einer transformatorischen Perspektive auf der anderen Seite verknüpft. Und fünftens, auf der Wunschliste müsste seine Partei als Ort der Theorieentwicklung fungieren. Eine Theorie, die dort entsteht, soll so eine Art Kompass für diesen Weg durch das Handgemenge sein, ein Kompass für diese Verallgemeinerung der einzelnen Interessen. Sie darf dabei Theorie nicht als ihr Eigentum verstehen, weil Theorie auch aus den sozialen Bewegungen kommen kann, sie soll aber auch aus der Partei entstehen. Das heißt, ich denke, die beiden Teile, Partei und Bewegung, nie als Widerspruch, sondern immer als sich ergänzende Teile. Ich glaube, bei dieser Wunschliste, da sind ziemlich viele Dinge dabei, wo man sagen kann, das wäre viel einfacher, wir würden das gleich lassen. Und ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, diesen Aufbruch zu organisieren, um es mit Rosa Luxemburg zu sagen, so ein Aufbruch, sie hat Aufbau gesagt, ist immer ein Neuland. Und da gibt es tausend Probleme, aber im Zweifel, glaube ich, lohnt es sich, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Danke. Ich mache gleich weiter, ja. Bitte. Also ich bin Ursula Jensen von der Internationalen Bolschewistischen Tendenz und ich komme aus Hamburg. Was ist die politische Partei für die Linke? Es wird allen Anwesenden klar sein, dass wir noch einen relativ langen Weg zurücklegen müssen, um zu einer proletarischen Revolution in Österreich, Deutschland, Britannien, den Vereinigten Staaten und den anderen imperialistischen Ländern zu kommen. Aber genau das ist unsere Aufgabe und das ist die, wofür wir die Partei brauchen. Eine proletarische Revolution, wenn wir ernsthaft eine sozialistische Zukunft wollen. Die wesentliche Aufgabe der Menschheit ist die Enteignung der Kapitalistenklasse und die Zerstörung des Apparats, der ihr dient und sie schützt. Ich nehme an, ich bin laut genug auch für die letzte Reihe, right? Okay. Diese Aufgabe kann nicht durch Überzeugung oder Überredung erreicht werden. Die Kapitalisten werden bei ihrer eigenen Zerstörung nicht hilfreich kooperieren. Auch gibt es keinen parlamentarischen Weg zur Revolution. Genau dafür brauchen wir eine Partei. Bisher erst einmal hat eine revolutionäre Partei die Arbeiterklasse bei einer erfolgreichen Machtergreifung geführt. Trotz der Tatsache, dass sich dies vor fast einem Jahrhundert ereignete, in einem Land mit überwiegend bäuerlicher Population, bleiben die grundlegenden Elemente der politischen Organisation und die strategische Ausrichtung, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, von entscheidender Bedeutung für die Zukunft. Wir sind der Ansicht, dass ernsthafte Revolutionäre in ihren Aktivitäten den bolschewistischen Erfolg zum Modell nehmen sollten. Aus unserer Sicht bleibt dieses Modell in allen wichtigen Punkten fundamental gültig. Die Tatsache, dass wir ziemlich weit von der Möglichkeit entfernt sind, eine solche Partei zu schaffen, macht es nicht weniger notwendig. Die revolutionäre Partei muss die Verkörperung der höchsten Ebene des Bewusstseins der Arbeiterklasse sein. Kenntnis und Verständnis der vergangenen politischen Kämpfe der Klasse und die programmatischen, strategischen und taktischen Argumente, die diese Kämpfe umgaben, sind für den Fortschritt des Sozialismus unentbehrlich. Es kann keine proletarische Revolution ohne eine Partei geben, die die zentralen Lehren gelernt hat. Aus der Dritten Internationale unter der Führung von Lenin und Trotzki, in den ersten Jahren nach der Russischen Revolution und aus dem Aufbau der Vierten Internationale, der trotzkistischen, in den 1930er Jahren. Aber das bedeutet nicht, dass wir eine Reihe von Regeln einfach so lernen müssen. Es ist nicht die einfache Wiederholung von Formeln, alten Formeln. Es gibt immer wieder viele Handlungsmöglichkeiten. Und zwischen ihnen zu entscheiden, das ist eine Kunst, die wir lernen müssen und die gelernt werden muss. Teilweise durch unsere eigene Erfahrung. Aber viele der Fallen, die uns so auf dem Weg dahin begegnen, können vermieden werden, wenn wir aus den Erfahrungen unserer Vorgänger und aus ihren Fehlern lernen. Der vorleninistische Marxismus, also der Marxismus in der Zeit der Ersten und Zweiten Internationale bis zum Ersten Weltkrieg, sah keine Notwendigkeit für eine separate, marxistische revolutionäre Partei. Man versuchte, eine Partei aufzubauen, die alle politischen Tendenzen in der Arbeiterbewegung vereinte. Oder zumindest all diejenigen, die die Bourgeoisie nicht mochten. Das vorleninistische Programm war für eine Partei, die eine Art permanente Einheitsfront der gesamten Arbeiterklasse war. Und die Arbeiterparteien, die aufgebaut wurden, schlossen Reformisten, Opportunisten, Utopisten und so weiter und so fort ein. Marx und seine Nachfolger hatten wichtige Polemiken mit solchen Tendenzen wie Proudhonismus, Bakuninismus, Lassalleanismus, Bernsteinianertum und so weiter und so fort. Aber sie meinten, dass diese Tendenzen im Kapitalismus nicht organisch in der Arbeiterklasse sein würden. Vielmehr wurden sie als Ausdruck der Rückständigkeit gesehen, die auf der politischen Ebene die Unreife der Klasse repräsentierten. Die Vorleninisten dachten, dass wenn die Arbeiterklasse wüchse und durch die Entwicklung des Kapitalismus zentralisiert würde und von ihren vorkapitalistischen Ursprüngen weiter entfernt sein würde, dann würde die ideologischen Expressionen der Rückständigkeit der Klasse innerhalb der Arbeiterpartei verschwinden. Die Partei der ganzen Klasse und die ganze Klasse selbst würde dann leicht zu einer revolutionären Perspektive finden. Also sollten in der Zwischenzeit Tendenzen mit bürgerlicher Ideologie in der Arbeiterklasse in diese große einheitliche Arbeiterpartei aufgenommen werden. Die politischen Debatten mit ihnen wurden lediglich als historisch notwendige Mittel gesehen, um den Prozess der Entwicklung des Klassenbewusstseins zu erleichtern, von dem Marxisten gedacht hatten, er würde auf jeden Fall unweigerlich fortgesetzt. Lenins Bruch mit der Theorie der einheitlichen Arbeiterpartei und seine Entwicklung der Theorie der Avantgarde-Partei dehnte sich über eine ganze Reihe von Jahren. Was tun? Also sein Buch stammt aus dem Jahr 1902 und ist sein erstes, aber keineswegs sein letztes Wort zu diesem Thema. Es wurde vor der Spaltung der Menschewiki, Bolschewiki, in Zusammenarbeit mit den künftigen Führern des Menschewismus geschrieben und bezog sich stark auf die Argumente der führenden deutschen Marxisten. Lenin ist zu diesem Zeitpunkt immer noch Sozialdemokrat, wie auch all die anderen Marxisten immer noch Sozialdemokraten waren. Das Anwachsen des Imperialismus machte es erforderlich, die Position einer Partei der gesamten Arbeiterklasse aufzugeben. Durch das Anwachsen des Imperialismus ist es nicht mehr ausreichend, eine Partei zu haben, die alle Stränge des politischen Bewusstseins in der Arbeiterklasse reflektiert. Das Programm von Reformen dominiert in den etablierten Massenparteien der Arbeiterklasse. Der Kampf gegen den Reformismus muss als bewusster Kampf für ein revolutionäres Programm organisiert werden. Das kann nichts anderes bedeuten, als dass der Kampf gegen den Reformismus in einer separaten Partei organisiert werden muss. In einer Partei neuen Typs in der Arbeiterbewegung, mit einer neuen Funktion und einer neuen Art von Struktur und Disziplin. Die leninistische Avantgarde-Partei, basierend auf der Grundlage eines klaren und eindeutig revolutionären sozialistischen Programms, muss sich von der Klasse und ihren bestehenden, aber weniger als revolutionären Organisationen trennen. Denn nur durch die Trennung ist es möglich, angemessen für das Programm der Revolution zu kämpfen. Nun, Leninismus ist bei den meisten jungen Leuten, die den Kapitalismus nicht mögen, derzeit nicht sehr populär. Der Grund dafür ist, dass der Leninismus als autoritär und hierarchisch gesehen wird. Als organisatorisches System ist der Leninismus tatsächlich hierarchisch. Er beinhaltet verschiedene Schichten der Organisation, Besitz von Autorität und Befehlsketten mit bestimmten Einrichtungen, die verbindliche Anweisungen an untergeordnete Körper und einzelne Mitglieder erteilen können. Wenn man in einer leninistischen Organisation ist, kann man nicht einfach tun, wonach man sich gerade fühlt. Zum Begriff autoritär erinnern wir an Friedrich Engels Schrift von der Autorität in seiner Auseinandersetzung mit Bakunin. Und ich zitiere: Eine Revolution ist gewiss das autoritärste Ding, das es gibt. Sie ist der Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung dem anderen seinen Willen, vermittels Gewehren, Bajonetten und Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln aufzwingt. Zitat Ende. Also ja, Revolution muss autoritär sein. Und in diesem Sinne ist auch Leninismus autoritär. Um zu schaffen, was wir schaffen müssen, muss der Wille der Arbeiterklasse, vertreten durch ihre demokratisch gewählten Führer, denjenigen auferlegt werden, die uns heute ihren Willen auferlegen. Wer das nicht mag, der gehört nicht in eine leninistische Organisation. So einfach ist das. Zum Begriff hierarchisch. Jede politische Bewegung hat zwangsläufig eine Führung. Die Frage ist, ob sie offen arbeitet oder heimlich hinter den Kulissen. Das liegt in unserer Entscheidung. Während einer seiner Polemiken über den Kampf gegen den Faschismus in Deutschland erklärte Trotzki, Zitat, die Interessen der Klasse lassen sich nicht anders formulieren als in Gestalt eines Programms. Das Programm lässt sich nicht anders verteidigen als durch die Schaffung einer Partei. Die Klasse an sich ist nur Ausbeutungsmaterial. Die selbstständige Rolle des Proletariats beginnt dort, wo es aus einer sozialen Klasse an sich zu einer politischen Klasse für sich wird. Das vollzieht sich nicht anders als durch Vermittlung der Partei. Die Partei ist das historische Organ, durch dessen Vermittlung die Klasse zum Selbstbewusstsein kommt. Zu sagen, die Klasse steht höher als die Partei, heißt behaupten, die urwüchsige Klasse steht höher als die zu Bewusstsein kommende Klasse. Das ist nicht nur falsch, sondern auch reaktionär. Zitat Ende. In vielen Ländern gibt es immer noch Parteien der gesamten Arbeiterklasse, der alten Art, sozialdemokratische Arbeiterparteien. Es ist für uns ganz klar, wie es für Lenin war, dass diese Parteien die größten Hindernisse für das revolutionäre Bewusstsein in der Arbeiterklasse und für den Aufbau von revolutionären Massenparteien und für die Revolution selbst sind. Aber wenn ein Hindernis beseitigt werden muss, ist es zunächst notwendig, seinen Charakter zu verstehen. Diese Parteien wurzeln organisatorisch in den Gewerkschaften und in einer wichtigen Hinsicht sind sie aus Arbeitern als Klasse konstituiert. Psychologisch werden sie von einem Großteil der Arbeiterklasse als Repräsentant der Klasse gegen die anerkannten Parteien der Bourgeoisie gesehen. Aus diesen Gründen müssen wir an sie herangehen, als seien sie Arbeiterparteien. Aber diese proletarische Komponente liegt im Widerspruch zum durchaus bürgerlichen Charakter des Programms der Sozialdemokratie und dem kleinbürgerlichen Charakter ihrer Führung. Es gibt einen inhärenten Widerspruch in den Arbeiterparteien, einen Konflikt zwischen einerseits Programm und Führung, die eng an den Kapitalismus gebunden sind, und auf der anderen Seite der Basis in der Arbeiterklasse und die organisatorische Unabhängigkeit. Deshalb nennen wir diese Parteien bürgerliche Arbeiterparteien. Solche Widersprüche existieren zum Beispiel in der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten nicht. Trotz einiger Ähnlichkeiten mit einer Arbeiterpartei. Auf keine Weise liegt die Basis der amerikanischen Demokratischen Partei darin, die Arbeiter als Klasse gegen eine andere Klasse zu repräsentieren. Und niemand erwartet das von der Demokratischen Partei. Niemand glaubt, dass dies ihre Aufgabe sei. Was für eine Partei brauchen wir? Was die Arbeiterklasse nicht braucht, ist mehr Versagen durch reformistischen Gradualismus, das heißt durch Stufenreformpolitik, Multi-Class Alliances und episodische sogenannte neue Phänomene wie New Left oder Occupy. Zu Beginn wurden sie als ein absolutes Novum gesehen, aber schließlich stellte sich heraus, dass sie nur alter Wein in neuen Schläuchen waren. Die Einheit ist eine kostbare Sache in der Politik, aber Einheit ohne Klarheit über Zweck und Ziel ist notwendigerweise instabil. Wenn ein Zusammenschluss von verschiedenen linken Gruppen auf ein Programm vereinbart würde, Das heißt, auf eine gemeinsame Ansicht darüber, was getan werden muss, dann sollten sie eine gemeinsame Organisation werden. Wenn sie zur Führung einer revolutionären Partei fähig sind, dann sollten sie natürlich fusionieren, verschmelzen und diese Partei werden. Wenn sie aber nicht einig über das Programm sind, wenn sie zur Führung einer revolutionären Partei nicht in der Lage sind, dann müssen sie die Priorität darin sehen, diesen Kampf zu führen, um diese Einigung zu erreichen und um diese Partei aufzubauen. Ich nehme an, dass viele hier heute denken, es sei unmöglich, sich vorzustellen, eine leninistische Masseninternationale aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ist das zugegebenermaßen in weite Ferne gerückt. Wenn wir es jedoch ernst mit dem Kampf für grundlegende soziale Veränderungen meinen, das heißt, den Kapitalismus abzuschaffen und den Sozialismus durch den Sozialismus zu ersetzen, was unter den gegenwärtigen Umständen ein Kampf für die Rettung der Menschheit vor der Vernichtung bedeutet, dann macht es Sinn, damit zu beginnen, was objektiv notwendig ist und nicht damit, was in der gegenwärtigen Situation erreichbar zu sein scheint. Danke für die Aufmerksamkeit. Nein, ich glaube, ich rede auch lieber ohne. Ja, mein Beitrag als jemand, der sowohl in einer revolutionären Gruppe bzw. Partei organisiert ist, als auch am Aufbau eines, so hoffe ich, neuen Projektes, dass das Aufbruch entstehen kann, beteiligt ist, ist gewissermaßen jetzt so die Negation der bisherigen Beiträge. Ich hoffe, es ist nicht zu konfus. Aber ich probiere einfach mal drauf loszulegen. Die erste Frage, die so gestellt wurde, war, ob die Beschäftigung der Linken mit der Frage der Partei sozusagen eher förderlich ist oder eher hinderlich. Ich bin der Meinung, dass sie absolut förderlich bzw. absolut zentral ist. Das kommt von der Analyse, die ich habe, dass Politik keine getrennte Sphäre von Gesellschaft ist, wo jetzt irgendwie in einer virtuellen Arena Prinzipien und gute Ideen miteinander streiten, sondern dass Politik ein ganz ein realer Ausdruck realer Interessengegensätze gesellschaftlicher Gruppen bzw. Klassen ist. Der Kapitalismus ist eine Klassengesellschaft, in der es unversöhnliche Interessengegensätze gibt zwischen denen, die Produktionsmittel besitzen, also Fabriken, alles das, was sozusagen, wenn wir in unsere Arbeitsplätze gehen, was uns nicht gehört. Das gehört jemand anderen und denen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um zu überleben, für die Lohnarbeit die zentrale Reproduktionsperspektive ist. Wenn die Geschichte von Klassenkämpfen ist, wie Marx sagt, dann ist sie immer auch eine Geschichte der Instrumente, die sich die jeweiligen Klassen schaffen, um diese Kämpfe auszutragen. Und in der bürgerlichen Gesellschaft, im Kapitalismus, sind die Instrumente dieser Auseinandersetzung politische Parteien, wie auch immer man sie definieren mag. Ich glaube, Parteien können mehr oder weniger lose oder autoritäre Gebilde sein, sie können ein mehr oder weniger spezifisches Programm haben, sie können sich Partei nennen oder nicht. Es gibt so eine Frage, die uns gestellt wurde, war, was, sozusagen, wo wir den Unterschied zwischen Organisation und Partei sehen. Und ich sehe eigentlich keinen oder sozusagen nur marginal einen. Es wäre vielleicht naheliegend zu sagen, okay, Parteien sind, oder ich komme da dazu, was ich den Unterschied sehe. Es wäre vielleicht naheliegend zu sagen, Parteien sind, haben strengere Organisationsdisziplin, ein eindeutigeres Programm oder sowas, aber in der Praxis, wenn wir es uns anschauen, dann finden wir Parteien wie das Team Stronach, die sich durch keine dieser Charakteristika irgendwie ausdrücken und auf der anderen Seite Organisationen, die sich nicht Parteien nennen, die aber extrem zum Beispiel tight organisiert sind oder ein extrem klares Ziel haben oder auch politisch aktiv sind. Also die Frage ist ja, wie sehr das haltbar ist. Also jetzt auch am Beispiel meiner Organisation, wurde bereits erwähnt, ich bin Mitglied der Sozialistischen Linkspartei in Österreich, das ist die österreichische Sektion des Committee for Workers International in über 40 Ländern, wo in der Mehrheit dieser Länder wir uns nicht das P-Wort geben. So, ja? In Spanien heißen wir Socialismo Revolucionario, in den USA Socialist Alternative und so weiter. Nirgendwo kommt, oder in sehr in vereinzelten Ländern kommt das böse P-Wort im Namen vor. Trotzdem sind all diese Organisationen im Wesentlichen nach demselben Modell aufgebaut, verfolgen dieselben grundlegenden Ziele. Also ob jetzt etwas, oder konkret aufgrund meiner Perspektive, ob man jetzt als Partei auftritt oder als Organisation, ist für mich eine rein taktische Frage. Das historisch-spezifische an Parteien in der bürgerlichen Gesellschaft ist vielleicht, dass sie in einer politischen Arena gegeneinander antreten, die aber keine neutrale ist, die durch den bürgerlichen Staat geschaffen und administriert ist. Und dieser bürgerliche Staat ist halt kein neutral befindbares Gefäß, in dem man sozusagen einfach mehr und mehr Stimmen erreichen könnte und dann seine Ideen umsetzen könnte, sondern ein bereits sozusagen ein bereits in Position liegendes Herrschaftsinstrument, um die herrschenden Produktionsverhältnisse abzusichern. Das heißt, der Kapitalismus, wie meine Vorrednerin gesagt hat, wird nicht im Parlament abgeschafft werden. Er bleibt aber in der Arbeiterinnenklasse, also Arbeiterinnenklasse definiert die Summe all derer, für die Lohnarbeit die dominierende Reproduktionsperspektive ist, also ganz viele Leute. Er bleibt aber dann in der Arbeiterklasse von außen auferlegtes Feld der Auseinandersetzung, ob wir wollen oder nicht. In dem Sinne, finde ich, ist die Ablehnung von Partei, die Ablehnung des Kampfes um die Macht, die Ablehnung eines ernsthaften Emanzipationskampfes, und da kann man dann die Worte von Walter Benjamin ein bisschen entfremden: wer keine Partei ergreifen kann, der hat zu schweigen. Die Problematik, die sich stellt, ist, dass Engels hat das mal sehr schön ausgedrückt, dass der Staat sich vor allem in der bürgerlichen Gesellschaft eine immer mehr von der Gesellschaft entfremdende Macht ist, und diese Arena, diese politische Arena, jetzt nicht eine ist, wo alle Interessensgruppen der Gesellschaft mit offenem Visier gegeneinander kämpfen, sondern Macht wird anonym, Politik wird anonym und austauschbar. Die sogenannte Politikverdrossenheit, finde ich, ist eine direkte Folge dessen. Die zwei Seiten hat meiner Meinung nach. Auf der einen Seite nützt das, weil sozusagen dadurch immer wieder auch Illusionen im systemischen Wechsel von innen untergraben werden. Also wenn man jetzt irgendwie auf der Straße mit Leuten redet, werden die wenigsten wirkliche Hoffnung darin haben, dass die parlamentarischen Parteien grundlegende Änderungen vollziehen werden. Der Nachteil ist natürlich die Gefahr der Apathie bzw. die Blindheit für den Klassenkampf von oben, der halt durch diese Institutionen ständig geführt wird, also durch die Bourgeoisie und ihre Parteien. Also das äußert sich dann in so lustigen Situationen, dass jetzt die industriellen Vereinigungen jetzt irgendwie gestern oder vorgestern gekommen ist mit einem Forderungspaket an den neuen Bundeskanzler Kern, wo dann so lustige Sachen drin sind wie die Halbierung der Körperschaftssteuer, die Einführung des 12-Stunden-Tages und so weiter. Und gleich im selben Abendzug noch sagen könnte, und jetzt aber Schluss mit der Klassenkampfrhetorik. So. Was halt nichts anderes als Klassenkampfrhetorik halt von oben ist. Also sozusagen die Gefahr ist, dass diese aktive Seite der Unterdrückung hinter der abstrakten oder pseudonatürlichen Herrschaft von Verhältnissen verschwindet. Die Unpopularität von Parteien, oder warum sozusagen Partei so das böse P-Wort ist, liegt aus meiner Meinung nach einerseits aufgrund, sozusagen ist zurückzuführen auf systemimmanente Entfremdungsprozesse, die der bürgerlichen Gesellschaft innewohnen, aber auch aufgrund der Fehler jener, die diesen Kampf aufgenommen haben. Die Feindschaft gegenüber Parteien in den Platzbesetzungsbewegungen, das, was ein bisschen so unter Occupy läuft, aber da möchte ich noch kurz dazu kommen, ist glaube ich, damit verbunden, aber auch sozusagen der immer offenere Verrat die Verbürgerlichung der Sozialdemokratie, der Kollaps der stalinistischen Parteien und so weiter. Die explizit, aber sagen, zu dieser Frage der Occupy und der Platzbewegungen. Die explizite Parteifeindlichkeit, die wir in diesen Platzbesetzungsbewegungen, vor allem in Südeuropa teilweise, gesehen haben, ist, glaube ich, genau darauf zurückzuführen, dass es in diesen Ländern eine Erfahrung mit Verrat von Seiten ehemaliger Arbeiterinnenparteien gibt. Dass es eine Erfahrung gibt von stalinistischen Parteien, die einen in die Irre geführt haben, und so weiter. Während es zum Beispiel in den USA ganz anders gelaufen ist, wo sich ganz viele heterogene Strömungen aus Occupy heraus entwickelt haben, und ganz konkret zum Beispiel der Aufstieg meiner Organisation in den USA, Socialist Alternative, genau auf Occupy zurückzuführen ist, wo ganze Occupy-Gruppen einer leninistischen Organisation beigetreten sind und dadurch sozusagen einen Prozess gestartet haben, der jetzt einen Zwischenhöhepunkt darin fand, dass wir es geschafft haben, in Seattle eine Stadträtin nicht nur gewählt, sondern auch wiedergewählt zu bekommen und dort den Kampf für einen 15 Dollar Mindestlohn als erstes zu gewinnen und damit eine landesweite Bewegung loszutreten. Ich glaube auch, dass zum Beispiel ist es auch kein Zufall, weil es in den USA diese Erfahrung von Verrat einer sozialdemokratischen Partei halt eben auch nicht gibt, die sozusagen da diese Skepsis herbeiführen könnte. Und gerade in den USA zum Beispiel die Idee einer Third Party rund um Bernie Sanders zum Beispiel extrem populär ist aktuell. Was zu tun ist aktuell als Fragestellung in einer Situation, wo die Sozialdemokratie, also ich würde sagen, sie ist verbürgerlich, die Hanna würde sagen, sie ist zum Staatsapparat geworden, ich glaube, wir meinen ungefähr ähnliche Sachen, und in einer Situation, wo sozusagen die alten stalinistischen Parteien ihren endgültigen Bankrott erklären, man braucht sich nur die griechische KKOE anschauen, die völlig unfähig ist, in der griechischen Situation irgendetwas Substanzielles beizutragen für die Befreiung der Arbeiterinnenklasse, muss man attestieren, da bin ich vielleicht bei Platypus, dass die Arbeiterinnenklasse ohne politische Vertretung ist. Und in nicht-revolutionären Perioden sind revolutionären Parteien, wie es jetzt auch die meine zum Beispiel ist, Grenzen des Wachstums und des Einflusses gesetzt. Das muss man sich einfach mal auch vergegenwärtigen und akzeptieren. Diese Grenzen sind aber noch enger, wenn diese Arbeiterinnenbewegung als Ganze im Niedergang ist, wenn es keine lebendige Gewerkschaftsbewegung ist, keine politischen Strukturen, in denen sich Stimmungen in der Klasse zumindest irgendwie gebrochen widerspiegeln können, wenn es keine Arenen gibt, in denen politische Kämpfe geführt werden können innerhalb der Klasse und innerhalb der Bewegung. Insofern finde ich, und da bin ich jetzt bei diesem Negation-der-Negation-Punkt, dass es, wenn ich mich als revolutionärer Marxist, als revolutionäre Marxistin verstehe, ich in einer Periode wie in dieser vor einer doppelten Aufgabe stehe. Auf der einen Seite bin ich nach wie vor der Meinung, dass es notwendig ist, revolutionäre Gruppen beizubehalten, die aufzubauen und den Blick auf den letztendlich notwendigen revolutionären Sturz des Kapitalismus nicht zu verlieren. Gleichzeitig sich bewusst zu sein, dass diese Revolution nicht von einer Partei gemacht wird, sondern Ergebnis einer starken, bewussten Arbeiterinnenbewegung ist und ohne starke, bewusste Arbeiterinnenbewegung es keine Revolution geben wird. Früher ging sich das irgendwie, hatten revolutionäre Marxistinnen und revolutionäre Marxisten irgendwie das gewisse Privileg, dass Sachen wie Arbeiterinnenbewegung garantiert waren, dass es das gegeben hat. Das ist all das, was ich vorher gesagt habe, dass es eine Gewerkschaftsbewegung gegeben hat, dass es Foren gegeben hat, innerhalb zum Beispiel größerer Parteien, in denen solche Kämpfe, programmatische Zuspitzungen auch stattfinden konnten. Die gibt es jetzt nicht. Und deswegen, glaube ich, bringt es nichts, sich einfach nur darauf zurückzuziehen und zu sagen, ja, gibt es halt nicht, ich baue jetzt meine revolutionäre Gruppe weiter auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern ich muss auch aktiv dazu beitragen, dass diese breiteren Strukturen geschaffen werden, in denen, glaube ich, revolutionäre Ideen sich überhaupt erst durchsetzen und Massen am Charakter entwickeln können. Ich will keine neue Arbeiterinnenpartei, um die Erfahrungen der Sozialdemokratie zu wiederholen. Ich will das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber ich erkenne die Notwendigkeit einer politischen Massenformation der Arbeiterinnenbewegung an, auch wenn sie nicht revolutionär ist. Dass ich mein Laboratorium für die Austestung verschiedener Strategien und eine Schule für soziale Bewegungen und die Arbeiterinnenklasse funktionieren kann. Politische Formationen sind einerseits Ausdruck eines bestimmten Bewusstseinsstandes, aber auch Instrumente, um ihn voranzutreiben. Und was aktuell fehlt und was notwendig ist, ist ein politischer Ausdruck der Arbeiterinnenklasse, den sie selbst schafft, testet, verbessert und an ihm lernt. Deswegen finde ich, ist der Aufbau neuer Formationen und die Beibehaltung revolutionärer Gruppen für mich kein Widerspruch, sondern bedingt einander. Jetzt hätte ich noch irgendwie nette Lukács-Zitate, aber ich glaube, die schmeiße ich. Zum Abschluss. Ich dann vielleicht noch 2,5 Minuten. Ja, passt, geht sich dann. Dann ohne Lukács und ohne Trotzki geht sich aus. Abschluss, die kommen dann eh noch. Zum Abschluss, keine Sachen. Warum ich sozusagen glaube, dass beides notwendig ist. Sowohl eine neue, breite Formation, die verschiedene Kräfte miteinander aufbauen, als auch die Beibehaltung eines revolutionären Programms und einer revolutionären Organisation. Der Kapitalismus ist in einer schweren Krise mit multiplen und sich abwechselnden und gegenseitig befeuernden Krisenherden. Das hat die Hanna schon sehr schön ausgeführt. Und in Zeiten solcher zugespitzter Widersprüche sind Massenbewegungen und Aufstände ein logisches Produkt von Verhältnissen. Wir brauchen nur nach Frankreich aktuell schauen. Da steht kein Verschwörerzirkel dahinter oder sowas, und das ist auch nicht der bewusste Ausdruck jetzt einer besseren oder kämpferischen Gewerkschaftsbewegung oder sowas, die jetzt gestartet hat, sondern es ist vollkommen logisch, dass sich aus den Verhältnissen, wie sie in Frankreich liegen, eine solche Bewegung entsteht. Die Notwendigkeit einer spezifisch revolutionären Organisation bzw. Partei liegt nicht in der Schaffung der revolutionären Verhältnisse selbst. Trotzki erwähnt in seiner Kopenhagener Rede 8 Faktoren, die zur russischen Revolution geführt haben, und nur einer davon war die Existenz der bolschewistischen Partei, sondern die Notwendigkeit liegt von mir aus in 2 Punkten. Auf der einen Seite innerhalb der neuen Formationen, die notwendigerweise auch entstehen werden, egal ob sich Revolutionärinnen und Revolutionäre daran beteiligen, dafür zu kämpfen, dass diese Formationen nicht dem Druck natürlicher Verhältnisse nachgeben, dass man nicht versucht, innerhalb des Kapitalismus Spielräume auszunutzen und damit sozusagen dem Diktat des Kapitals nachgibt und damit sozusagen den Syriza-Weg kopiert, sondern dass man immer klar macht, es gibt in dieser Periode auch keine Spielräume mehr für klassische reformistische Politik und sich innerhalb dieser neuen Formationen dafür einzusetzen und gleichzeitig auf solche Ausnahmesituationen, auf Aufstandssituationen, wie sie, kann man jetzt über die Reife der französischen Situation gerade diskutieren, aber wie sie doch immer wieder existieren, hinzuarbeiten und dann in solchen Ausnahmesituationen, wenn die Macht auf der Straße liegt, und ich halte das für absolut notwendig, absolut möglich, dass das notwendig, dass es passieren wird, dann in solchen Situationen zumindest Vorschläge zu haben, was man machen kann, und nicht völlig von den Ereignissen überrumpelt zu sein, um dann den Weg zu zeigen, wie die organisierten Mächte der alten Gesellschaft, der bürgerliche Staat, die bürgerlichen Parteien zerschlagen werden können und wie die Grundlage für eine neue, eine klassenlose, eine sozialistische Gesellschaft gelegt werden kann. Gut. Danke. Ja, dann würden wir jetzt zu Fragen aus dem Publikum übergehen. Sorry, ich mache das erste Mal. Jetzt haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, aufeinander zu antworten. Also, grundsätzlich bin ich ja skeptisch gegenüber Diskussionen, die schablonenhaft ablaufen oder Positionen zu dem, was man tun soll, ohne einer konkreten Analyse der konkreten Situation. Deshalb fange ich vielleicht so an. Also für mich ist revolutionär muss mehr sein als seine Selbstbezeichnung. Revolutionär muss auch eine Frage der Möglichkeiten und Potenziale der Verschiebung von Kräfteverhältnissen bedeuten. Und zu sagen, man kann sich selber revolutionär nennen, aber wenn man nicht das Potenzial dazu hat, auch Kräfteverhältnisse tatsächlich grundlegend zu verändern, dann finde ich, ist das Label immer nur halb hilfreich. So. Halb hilfreich ist die nette Umschreibung davon, dass ich es wenig hilfreich finde. Ich habe auch grundsätzlich, würde ich die Gegenüberstellung der beiden Pole, Reform und Revolution, grundsätzlich in Frage stellen. Also ich glaube, dass scheinbar reformistische Forderungen das Potenzial haben können, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse so gut zu verändern, dass sie auch eine systemüberwindende Dynamik entwickeln können. Das ist kein besonders neues Argument, das ist auch das Argument, das Rosa Luxemburg gemacht hat, deshalb glaube ich, dass wenn wir das auf konkrete Verhältnisse umlegen, dann bedeutet das, eine Forderung zu stellen, die grundsätzlich den Aufbau, die Möglichkeiten der Politik, zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union, eine Forderung aufstellen, die darüber hinausweist, dann kann das eine Dynamik haben, die dann auch über mehr hinausweist als alleine die Institution zum Beispiel. Das kann heißen, heute für eine Arbeitszeitverkürzung einzutreten, muss nicht notwendigerweise alleine eine reformistische Forderung sein. Ich finde es in diesem Widerspruch nicht so produktiv für politische Organisation. Und dann Glaube ich, gibt es unterschiedliche Erfahrungen, was, das ist sozusagen die Antwort auf den Sebastian, was Parteifeindlichkeit aus Bewegungen bedeutet, weil ich glaube, da kommt es auch ganz stark an, feindlich gegenüber welchen Parteien, also die Parteien, die ich spannend und interessant finde, die entstehen gerade aus den Parteien, weil es ist so, dass wir uns anschauen können, wie das Verhältnis zwischen Podemos und der PA, der Initiative gegen Zwangsräumungen ist. Und da ist das Ganze, da ist es überhaupt nicht so, dass die Leute, die sich in Podemos organisieren, dass denen gegenüber feindlich aufgetreten wird. Da geht es nämlich darum, dass diese Parteien, und auch für Syriza hat das am Anfang ganz stark gegolten, also sozusagen Ressourcen zur Verfügung zu stellen in die Nachbarschaftsinitiativen und dass die Mitglieder der Parteien als Teil dieser Bewegungen gesehen werden und nicht als welche, die da von außen dazukommen und erklären, wie man es machen soll. Deshalb ist es, glaube ich, für eine bestimmte Gruppe der Parteien die Frage von Parteifeindlichkeit der Bewegung nicht so ein Problem wie für andere Parteien. Und vielleicht liegt das dann auch in der Praxis dieser Parteien. Genau. Ja, ich glaube, ich erzähle mal aus meinem Leben. Ich habe früher auch mal gemeint, es sei eine gute Idee, diese Ein-Punkte-Organisationen in den Wald zu treten. Und alle diese Organisationen hatten richtig gute Ziele. Ich war in der Aktion Kleine Klasse als Eltern dann, also als Mutter. Ich war natürlich in antirassistischen, antifaschistischen Organisationen. Ich war in allen erdenklichen kleinen Organisationen, die alle möglichen Themenfragen klären wollten. Und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass das alles gut und schön ist, wenn so ein kleiner Punkt geklärt wird, dass es aber tatsächlich nichts bringen wird, dass es nur ein kleines Tröpfchen ist. Und wenn wir etwas gewinnen wollen, ob das also die Emanzipation der Frauen ist oder sonst was, dann machen wir das besser in einer anderen Gesellschaft. Denn unter dem Kapitalismus werden wir das nicht schaffen. Das heißt, da wir alle üblicherweise nur eine bestimmte Menge an Zeit haben, muss man sich überlegen, wo man sich aktiv damit befasst. Diese kleinen Ein-Punkte-Organisationen werden uns nicht in eine revolutionäre Situation bringen und sie werden uns nicht in eine Gesellschaft bringen, in der der Kapitalismus keine Rolle mehr spielt. Und das ist mein Ziel. Das heißt, was für eine Partei wir wollen und ob wir überhaupt eine wollen, hängt davon ab, was wir erreichen wollen. Und wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die eben nicht mehr kapitalistisch ist, dann kriegen wir besser unseren Akt zusammen und hören auf, uns mit reformistischen Fragen pausenlos zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man gegen Arbeitszeitverkürzung, dass man sich da nicht involviert. In meinem Lebenslauf habt ihr gehört, dass ich Betriebsrätin war. Ich bin es nicht mehr, weil ich Rentnerin bin. Sonst wäre ich sicher heute noch. Und ich bin immer noch in der IG Metall aktiv. Aber das heißt nicht, dass ich über diesen Weg mir einbilde, den Kapitalismus beseitigen zu können. Und diese Organisationen wie Occupy oder auch die Linkspartei wird uns nicht dahin bringen, in Deutschland heißt die Linkspartei, wird uns nicht dahin bringen zu dem Ziel, das mir vorschwebt. Wenn ich dieses Ziel nicht hätte, würde ich mit Sicherheit, was weiß ich, also vorziehen, bei euch in euren schönen Bergen und Wäldern spazieren zu gehen. Weil der Rest ist es nicht wert. Auf Sebastian sollte ich aber noch kurz sagen, natürlich involviert man sich in diese Bewegung, aber man geht doch da nicht rein. Man löst doch nicht das auf, was man hat. Das habt ihr in Deutschland bei Stuttgart 21 fast gemacht. Und ich bin sicher, dass es österreichische Beispiele gibt, die mir nicht so geläufig sind. Was mir größeren Sorgen macht, und da müsste ich einfach mal fragen, ob die österreichische CWI der Deutschen ähnlich ist, finde ich eigentlich viel schlimmer. Wir müssen doch wissen, wo die Grenze ist, wo fängt der kapitalistische Staat an, seine Macht zu zeigen. Was sind zum Beispiel in Deutschland CWI-Mitglieder, die Polizisten sind, wo die Organisation sagt, das ist der Bürger in Uniform, der Arbeiter in Uniform, Entschuldigung, der Arbeiter in Uniform. Finde ich eine interessante Geschichte. Für uns ist die Polizei die Verteidiger intern des Kapitalismus, so wie das Militär es zur Außenseite, also außerhalb ist, um die Grenzen zu verteidigen. Das heißt, in unserer Organisation würde nie ein Polizist Mitglied werden können. Und es würde mich interessieren, ob ihr dieselbe Position habt wie die deutsche CWI. Okay. Ganz kurz zu der Polizeifrage. Obwohl beginnt der kapitalistische Staat seine Macht zu zeigen, immer und überall alle Leute, die in irgendwie Form im öffentlichen Dienst, im Staatsdienst eingesetzt sind, sind Teil des Repressionsapparats auf die eine oder andere Weise. Ich bin Lehramtsstudent, ich werde später mal Lehrer werden, Lehrerinnen und Lehrer verbreiten die Ideologie des bürgerlichen Staates. Und die Frage, ob die jetzt, was jetzt sozusagen schädlicher ist, das sanfte Einlullen durch den bürgerlichen Staat oder der Knüppel der Polizei, die halte ich für eine müßige. Außerdem halte ich es für einen bisschen idealistischen Zugang zu glauben, dass nur böse Menschen zur Polizei gehen und dort sozusagen für linke oder revolutionäre Agitation unerreichbar sind. Man braucht sich nur überlegen, dass in Griechenland es Straßenschlachten zwischen Polizistinnen und Polizistinnen gegeben hat, wo Polizistinnen auf die Seite der Bewegung gezogen sind und es historisch immer wieder Beispiele gegeben hat von revolutionären Zellen und Bewegungen, die auch ihre erfolgreiche Arbeit im Repressionsapparat gemacht haben. Zur Frage der Linkspartei. Nein, natürlich bringt uns die Linkspartei nicht zum Kommunismus, auch in Deutschland nicht. Aber sie bringt uns verdammt in eine bessere Situation, erstens mal Debatten zu führen, die ansonsten kleine revolutionäre Gruppen in kleinen abgeschlossenen Räumen führen würden. So, es erweitert das Spektrum der Debatte, es ermöglicht es, sozusagen Positionen in viel breiteren Formen zu diskutieren und auch zugänglich zu machen. Und ganz konkret bringt es, und das ist für mich die zentrale Frage, bringt es die Klasse als Gesamtes in eine bessere Kampfposition. So von Anfang an zu sagen, na, lieber keine reformistische Partei als doch eine reformistische Partei, das finde ich, übersieht die Dialektik, die aus sozialen Kämpfen und die Informationen mit einigen. Es ist verdammt cool, dass es in Deutschland eine Linkspartei gibt, die Infrastruktur für die Blockade von Nazi-Aufmärschen zur Verfügung stellt. Ich wünsche mir sowas auch in Österreich und ich sehe nicht, inwiefern das sozusagen zu einer Blendung oder einem Verrat am revolutionär-marxistischen Programm dient. So. Also das finde ich halt sozusagen... Als wäre es so, als wäre hier sozusagen unser Standpunkt und hier wäre nur der Weg Linkspartei und hier wäre der revolutionäre Weg. Ich würde das halt nicht so sehen. Ich glaube, dass ja auch die Arbeiterklasse verschiedene Stufen von Bewusstsein durchläuft, bevor sie sozusagen in einer revolutionären Situation auch ein revolutionäres Bewusstsein hat. Und ich sehe sozusagen neue Formationen wie die Linkspartei hier als Durchgangsstadien der Debatte. Und deswegen auch als zu erkämpfenswerte oder aufbauenswerte Projekte, solange sie diesem Zweck dienen. Es ist nicht gesagt, dass sozusagen die Linkspartei morgen noch eine Organisation ist, in der wir uns auch wiederfinden würden. Dazu möchte ich noch ganz kurz, also genau sozusagen diese Dialektik finde ich halt eine interessante, was auch die Hanna auch gesagt hat. Ich muss der Hanna eigentlich in vielen Punkten da recht geben. Also ich sehe auch die, also das Problem von Syriza war nicht, das Thessaloniki-Programm aufzustellen, das kein antikapitalistisches ist, Das Problem von Syriza war das Thessaloniki-Programm nicht durchzuführen, weil es sozusagen, auch wenn es nicht explizit antikapitalistisch war, die Durchführung an die Grenzen der kapitalistischen Verhältnisse gestoßen hätte, beziehungsweise es notwendig gemacht hätte, den Kapitalismus zu überwinden. Thessaloniki-Programm war nur ganz, ganz, das waren im Wesentlichen nur, wir nehmen die ganze Scheiße zurück, die bürgerlichen Regierungen vor uns alle angerichtet haben. Wir zahlen wieder Löhne aus. Wir erhöhen wieder Pensionen und so weiter. Selbst das war innerhalb der engen kapitalistischen Rahmen nicht mehr möglich. Und da sozusagen wäre für mich die revolutionäre Argumentation, ja, setzt das Thessaloniki-Programm durch, das wird bedeuten, ihr müsst mit dem Kapitalismus brechen, dann brecht mit dem Kapitalismus und sich nicht sozusagen tatsächlich auf eine Frage von abstrakten Formeln und Phrasen zurückzuziehen. Und auch was die, ich glaube, dass das weniger Typusfragen sind von Bewegung und Partei, sondern tatsächlich Stufen von dem. Also es war am Anfang, hat es in der gesamten Platzbesetzungsbewegung, also auch Demokratie, Realia und so weiter, eine sehr starke Feindlichkeit gegeben. Also okay, Kinonos Repräsentant war der Slogan so. Und erst mit der Erfahrung, die diese Bewegungen auch gemacht haben, glaube ich, ist dann die richtige Schlussfolgerung gekommen, dass man eine politische Formation, eine Partei braucht. Ja, danke. Dann jetzt wirklich die Fragerunde. Die erste. Wollen wir das Mikrofon nutzen? Ja, das Problem ist quasi, dass wir ja nach so reden, aber ihr nach so und ihr euch dann gegenseitig nicht halt. Zumindest für die Aufnahme ist es gut. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ursula. Wollen Sie das gute Leben für alle? Kannst du es? Ich bin nicht sicher, dass das. Das gute Leben für alle wollen. Okay. Für fast alle. Gut. Ich weiß nicht, ob das uns ein bisschen näher bringt und so ein bisschen. Kodex haben auch abgemäßig so, die waren Autorität und böse zu uns, also sind wir jetzt Autorität und böse zu ihnen. Und das sind sie näher bringt, irgendwie. Weil sie das von Friedrich Engels das Zitat genommen haben. Dass die Revolution das Autoritärste ist, das gibt. Und dem, soweit ich das mit Friedrich habe, auch zugestellt haben. Und meiner Meinung nach ist das, bringt uns das dem Ziel, das gute Leben für alle, nicht wirklich näher. Flo, das Mikrofon. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal zwei Fragen. Stell du oder noch eine, Flo. Wir haben jetzt mehrmals so, Sammeln wir nochmal. Oder ja, machen, nehmen wir noch eine Frage zumindest. Vielleicht mag sich da noch eine Frau melden. Hallo. Ja, voll, es geht. Ja. Und zwar, es geht ja eigentlich rein, wenn ich jetzt anfange bei Bundespräsidentenwahl. Wenn wir das alle mitverfolgt haben, dann haben wir nicht unbedingt die Rechten sehr stark zugewonnen, aber doch irgendwie der Unmut der Bevölkerung. So. Da hat man es sehr stark mitverfolgen können auf der Straße, sozialen Medien, Nachrichten etc. Wie die mehr oder weniger die sehr unmütigen Menschen reagiert haben auf Information, Aufklärung dieser schlimmen Rhetorik der FPÖ. Das habe ich auch selbst versucht, auf Facebook mehr oder weniger zu versuchen, die Menschen aufzuklären über die Lügen, die verbreitet werden bezüglich der Regierungsparteien oder bezüglich des Staates generell an der FPÖ. Da stößt man sehr stark auf Widerspruch, weil mir ist aufgefallen, egal was du diese Menschen sagst, das interessiert mich. Die Informationen, so gut sie recherchiert sind, haben keine Wirkung auf die Menschen. Sie wollen es nicht hören. Ich habe auch Antworten gelesen aus Interviews, wo Menschen behaupten, sie werden so lange rechts gehen, bis sich irgendetwas verändert. Jetzt ist das natürlich nicht klarerweise der Weg, um das System zu verändern, ne, und um für Menschen gleichermaßen einen Wohlstand herbeizuführen. Jetzt ist aber das Problem, die Unterschiede sind mittlerweile in Österreich, ich glaube, in Deutschland ist das selbe Phänomen analog mit der AfD zurzeit, ne, habe ich mitbekommen. Und die Unterschiede bestehen mittlerweile 70% der Bevölkerung. Beim Bürgertum verändert sich mehr oder minder eigentlich kaum etwas in Bezug der Geldverteilung zum Beispiel. Nur die obere und die untere Schicht merken es. Und die Unterschied ist die unnötig ist und die man irgendwie zu überzeugen muss, dass so ein System, wo die meisten sagen, links, weder links noch rechts ist gut, sondern man muss die Mitte finden, trifft irgendwie die Mehrheit der Bevölkerung, auch wenn ich immer unsicher bin. Wie bringt man diese Menschen jetzt dazu, sie davon zu überzeugen, dass dieser Weg der richtige ist und dass man das auch wirklich regierungsfähig macht, weil so eine Organisation zu haben, eine Revolution zu starten, ist schön und gut, aber wenn man die breite Masse bricht, verläuft sich das Ganze nicht so gut. Und das ist so die Frage, die mich interessiert, wie macht man das mehrheitsfähig? Flo. Mikrofon. Oder? Nein, ich bin runter. Ja. Sollen wir? Bitte ja antworten. Also ich finde, klar ist die Erfahrung, wenn man versucht, mit Leuten darüber zu sprechen, warum sie die FPÖ wählen, warum sie glauben, dass die Flüchtlinge das Problem sind, das kann sehr zermürbend sein. Und ich glaube, es ist sehr zentral, sich anzuschauen, warum die FPÖ gewählt wird. Die FPÖ beantwortet und thematisiert als eine der wenigen politischen Kräfte, die an der Wahrnehmungsgrenze von Leuten kratzen können, Themen wie Rassismus, wie Arbeitslosigkeit, ich war schon ein Schritt weiter im Kopf. Die sprechen darüber, dass es so viele Arbeitslose gibt und die sprechen darüber, dass die Löhne niedriger sind und dass der Sozialstaat in Gefahr ist und so weiter. Dinge, die für Leute eine Relevanz sind. Gleichzeitig sehen wir, dass sie diese Fragen rassistisch beantwortet. Sie gibt auf Antworten oder auf Fragen, die Leute haben, sozusagen rassistische Antworten. Sie sagen ja, es ist wirklich ein Problem, dass so viele Leute arbeitslos sind. Viele andere sagen, nein, wir sind super, also vor allem die Sozialdemokratie, wir sind total gut durch die Krise gekommen, bei uns sind total wenig Leute arbeitslos, das ist total gut. So, das bringt irgendwie Leuten, die tatsächlich arbeitslos sind, eigentlich total wenig, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich nicht so hoch ist wie überall anders. Und die FPÖ nimmt sich diesen Themen aber an und beantwortet die dann rassistisch. Und was wir nicht sehen, ist, dass sie da die Einzige ist, sondern es gibt ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Rassismus. Die FPÖ muss heute gar nicht mehr den Finger krumm machen und trotzdem wird ihre Politik umgesetzt. Wir können das im Sozialbereich sehen, wo die Mindestsicherung für Flüchtlinge gekürzt werden soll, aber auch im nächsten Schritt dann für Familien, die nicht schutzsuchend sind. Und ich glaube, was es so ein bisschen im politischen Spektrum brauchen würde, was es aber nicht gibt, ist eine dritte Antwort zwischen, wir sind total gut durch diese Krise gekommen, wir machen das schon irgendwie, mit diesen Flüchtlingen reden wir nur einfach nicht drüber, und die Perspektive, wir schaffen das nicht, die machen unseren Sozialstaat kaputt, nämlich zu sagen, das ist eine Herausforderung, die gehen wir auf jeden Fall an, aber dafür müssen wir die gesellschaftlichen Ressourcen, die es tatsächlich gibt, einfach anders verteilen. Es ist genug für alle da, wir müssen da nur ansetzen. Und ich glaube, wenn es darum geht, diese Gespräche mit Leuten zu führen, dann heißt es auch, eine politische Perspektive zu bieten und eine gesellschaftliche Erzählung, die ein bisschen anders ist als die, die in den Medien da sind. Und ich glaube, das muss man gemeinsam lernen. Und das ist ein Ziel, jetzt kommt die gnadenlos und ungenierte Werbeblock für Aufbruch. Das ist das Ziel, das diese Aufbruchkonferenz hat, gemeinsam zu lernen, wie wir solche Herausforderungen annehmen können. Wie wir gemeinsam lernen, eine Sprache zu finden, die das sagt, was man sagen muss und gleichzeitig Leute auch mitnehmen kann, Leuten verständlich ist, wie man Gespräche führt, was Leute tatsächlich bewegt. Und sowas gemeinsam zu lernen und anzugehen, wäre das Ziel dieser Aufbruchkonferenz. So, und jetzt habe ich mir eine Frage rausgepickt, die ich gerne beantworten wollte. Gut, ich versuche mal alle zu beantworten. Ich weiß es aber nicht. Also, das, was wir wollen, ist nicht Rache, um über das gute Leben für alle zu reden. Ist nur einfach so, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass, wenn es zu einer Revolution kommt, die Kapitalisten einfach so sagen, na gut, verloren, ne? Sich hinsetzen und sich einen Job suchen. Das glaube ich einfach nicht. Und von daher wird es ein paar geben, die wird man wohl einsperren müssen oder irgend sowas. Ja? Und da stehe ich hinter, wenn das notwendig ist. Bin ich sicher, ja. Aber ich meine, das haben bisher alle Organisationen, die was erreichen wollten, geschafft, das Recht hinterherhumpeln zu lassen. Manchmal auch vorher, wir hatten das Ermächtigungsgesetz in Deutschland. Und das ist ja nicht so neu. Erdogan versucht da auch gerade ein paar Tricks. Das ist international, das schafft jeder. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein bisschen flapsig geantwortet. Bewegung und Partei sind zwei verschiedene Dinge. Und ich möchte erinnern an die Kritik, die vor allem Engels zum Gotha-Programm gebracht hat. Wir werden in jede Bewegung oder fast jede Bewegung, die sich also halbwegs links, werden wir intervenieren. Und wir werden uns auch engagieren in diesen Bewegungen, in allen möglichen. Aber wir werden nicht dieselbe Partei sein, dieselbe Organisation sein. Das hat, ich meine, es ist kaum je klarer gesagt worden als in Engels Brief an Bracke, als das Gotha-Programm beschlossen wurde. Das war gut, dass ihr zusammengekommen seid. Das war schön, dass ihr euch unterhalten habt. Aber warum verdammt nochmal, sagt ihr plötzlich, ihr seid eine Partei mit all euren Differenzen? Warum setzt ihr euch nicht zusammen und einigt euch, bringt dieselbe Energie, die ihr jetzt aufbringen wollt, um gemeinsam in einer uneinen Organisation zu arbeiten? Warum bringt ihr diese Energie nicht auf, erstmal Klärung zu schaffen? Denn vergesst nicht, unabhängig von Bewegung oder allem, das, was wir brauchen, ist ein Programm, und Programm kommt erst. Jede Unstimmigkeit, das wisst ihr doch in jedem Kreis, das wisst ihr im Kindergarten schon. Wenn ihr euch nicht einig seid, gibt es früher oder später Konflikte, die völlig über das hinausgehen, was eigentlich noch diskutiert werden sollte. Das hat die Parteien und so viele Parteien und Organisationen, das ist im Wesentlichen ja nur ein Zeichen für die Größe, kaputt gemacht. Dass man zusammenkam, wenn man überhaupt keine programmatische Einigkeit hatte. Und diese Einigung, die muss man schaffen. Dafür sind wir da, wenn wir eine Revolution wollen. Wenn wir Reformen wollen, die können wir auf alle erdenklich andere Art und Weise Und da wünsche ich euch viel Glück und ab und zu werde ich mal dazukommen und ein bisschen aushelfen. Und ansonsten gehe ich spazieren. Natürlich, also die AfD ist noch nicht mal ganz das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass die NPD sich ja mehr und mehr, die spielt ja kaum noch eine Rolle. Aber die NPD, die ist ja überall woanders. Die AfD hat keine Kampftruppen, die da irgendwelche Leute angreifen. Nein, das sind plötzlich andere Typen und die kennst du schon von Demos von der NPD. Aber natürlich sind die nicht AfD, also die sind ja ganz, die sind ja systemkonform, hahaha. Aber beweisen, gut, ich meine, beweisen wird man das. Stattdessen befasst sich alle möglichen mehr oder weniger halblinks Organisationen damit, die NPD zu verbieten. Ich meine, erstens wissen wir alle, dass sich das wieder nur gegen die Linke richten wird, wenn irgendeine Partei verboten wird und besonders also die NPD. Ja, das ist richtig in der Gange, nachdem man das ja einmal versaut hat, weil man feststellte, dass alle die man zitierte, V-Männer waren für den Verfassungsschutz. Da ist das in die Hose gegangen. Aber jetzt ist das also voll in Gange und wahrscheinlich wird die NPD entweder verboten oder man findet raus, dass da noch mehr V-Männer sind, die all diese bösen Sprüche bringen. Aber das, was die AfD gemacht hat, schon im Vorfeld und vor allem die Pegida, ist, dass sie die Sozialdemokratie und die christlich-demokratischen und sozialen Parteien in Deutschland extrem nach rechts geputscht haben. Und die Asylrechtsverschärfung ist freudestrahlend von der Sozialdemokratie genauso verabschiedet worden. Und das ist die wirkliche Gefahr dieser Organisation. Und der Unterschied ist, vorher, so die Schill-Partei oder so, von der ihr vielleicht ja auch gehört habt, das waren Rechtspopulisten, ein bisschen wie euer Haider, nur nicht ganz so erfolgreich. Aber doch immerhin 25% in manchen Bereichen gekriegt haben. Die waren Rechtspopulisten und sind wieder weggegangen. Die haben wenn die mal gewählt wurden irgendwo, haben die sich so schnell sowas von diskreditiert, dass die vom Fenster waren. Diese AfD und eure FPÖ und was da sonst so im Moment international rumkreucht, wird nicht so schnell wieder weggehen. Das heißt, wir sollten uns dran setzen, die Lehren aus, ich empfehle Trotzkis Schriften zum Faschismus. Danke. Da war noch, glaube ich, eine Frage bezüglich dem Verhältnis von, oder? Ja. Ja, habe ich vergessen. Ja. Gut. Willst du noch antworten? Immer. Ich empfehle auch Trotzkis Schriften zum Faschismus. Das hatte ich gehofft, ja. ein paar Sachen trotzdem. Man kann nur für Reformen spazieren gehen. Finde ich, ist nicht die, also ich bin auf die Frage auch noch ein bisschen, aber dazu muss ich kurz was sagen. Ich würde halt nicht beim Kampf für Reformen spazieren gehen, so, sondern ich bin der Meinung, dass auch die Aufgabe von sich als revolutionär sehenden Leuten dort ist, am konsequentesten für Reformen zu kämpfen, wo es gesellschaftliche Kämpfe in diesen Bereichen gibt und dann zu zeigen, dass diese nur gesichert werden können, dass all das, was innerhalb des Kapitalismus erreicht wurde, nur gesichert werden kann, wenn wir darüber hinausgehen und den Kapitalismus überwinden. Also ich kann mir die Welt halt nicht machen, wie sie ist, ob ich revolutionär bin oder nicht, entscheidet halt nicht ich, sondern entscheidet halt die Geschichte a posteriori so. Und das wirklich spannende Frage ist halt, wie linke Positionen mehrheitsfähig machen. Die Hanna hat halt schon sau viel von dem gesagt, was notwendig ist, beziehungsweise was eigentlich zeigt, so linke Positionen sind mehrheitsfähig. Sie sind, also sagen auch, wenn ich schon, und die FPÖ ist absurderweise genau der Beweis dafür. nämlich dann sozusagen, dass sie halt eine Leerstelle füllt, die halt sonst nicht gefüllt wird. So, ja? Und deswegen glaube ich, ist sozusagen mal die unmittelbare Aufgabe der gesellschaftlichen Linke, hier eine Zuspitzung zu finden, um der FPÖ das Wasser abzugraben. Wir müssen eine Gegenformel finden zu dem, was die FPÖ sagt, wenn sie sagt, sichere Pensionen statt Asylmillionen. Das zieht, das ist genial, das ist großartig so. Ja? Und wir brauchen die Linke braucht einen Gegenentwurf dafür, dass sozusagen sagt so, ja, wir wollen auch sichere Pensionen, so, auch wenn ich weiß, dass sichere Pensionen innerhalb des Kapitalismus sozusagen noch immer wären, so, aber wir wollen nicht sozusagen deswegen auf die treten, die unten sind, sondern wir finanzieren diese sicheren Pensionen mit dem Reichtum, den es gibt, den wir tagtäglich schaffen oder der uns tagtäglich vorenthalten wird durch das reichste Prozent der österreichischen Bevölkerung, das 700 Milliarden Euro besitzt. Ja? Halte ich für absolut möglich. Aus meiner Erfahrung mit Leuten auf der Straße, das ist eine extreme Wut gegen die da oben gibt, so, ja? Die aber sozusagen die von links nicht artikuliert wird und dass dieser Wut dann eben von der FPÖ nach unten gelenkt wird. Und sozusagen zu der Frage, wie repräsentativ oder revolutionär sein oder Linkspartei arbeiten oder nicht, oder? Also in dem Sinne finde ich halt genau daran, dass es halt Sinn macht, Informationen zu arbeiten, auch wenn ich sozusagen ein Programm habe, das darüber hinausgeht, ja, oder der Meinung bin, mein Programm geht darüber hinaus, solange sie diese gesellschaftliche Rolle erfüllen, nämlich einen linken Gegenpol zu dieser Zuspitzung nach rechts zu haben. Solange sie Anlaufpunkt für Bewegungen sind und sich selbst aus diesen Bewegungen speisen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr flexibel damit umgehen. Also unsere Genossinnen in Deutschland sind dort, wo die Linke in irgendwelchen Koalitionen ist, sozusagen in härtester Opposition zu allem, was die Linke dort macht, teilweise auch nicht innerhalb der Linkspartei. Und dort, wo sie das nicht ist, wo die Linke eine sozusagen mehr bewegungsorientierte Partei ist, arbeiten wir mehr innerhalb der Linkspartei. Also ich glaube, dass man hier auch einen flexiblen Zugang braucht und dass man dann auch erklären kann, warum man sozusagen jetzt durch die Arbeit in solchen Formationen nicht notwendigerweise sich am Verrat den diese Organisationen begehen, beteiligt, weil man gleichzeitig die Kritik daran auch äußert und bereit ist, sozusagen sich auch selbst zu organisieren. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung dazu machen. Und zwar kann so ein Erfolg, also du tust es dann so ein bisschen als ein kleines Tröpfchen ab, glaube ich, hast du gesagt, aber so ein Erfolg, den man als Bewegung gemeinsam erringt, der kann auch unglaubliches Potenzial für eine weiterführende, tiefergehende Organisierung sein. Deswegen würde ich das aus der Perspektive, also die jetzt nicht meine wäre, aber selbst aus so einer Perspektive, glaube ich, ist es gescheit, bei sowas nicht spazieren zu gehen, sondern sozusagen dann auch aufzuzeigen, dass das jetzt voll super war, dass man das gemeinsam erreicht hat. Dass man da gemeinsam einen Zwangsraum gefunden hat, dass man gemeinsam erreicht hat, dass der Fahrradständer jetzt irgendwo anders ist. Und das finde ich schon so, aus so einer Perspektive wichtig. Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das für manche Leute oder für bestimmte gesellschaftliche Gruppen einfacher zu sagen ist als für andere, dass das nur kleine Tröpfchen sind. Weil wenn ich konkret vor der Situation stehe, morgen aus dem Gemeindebau geschmissen zu werden. In Wien gibt es ja auch Zwangsräumungen in Gemeindebauten, nicht nur in privaten Wohnungen. Dann macht es schon einen Unterschied, ob da eine Bewegung da ist, die das unterstützt hat, dass das nicht passiert oder eben nicht. Und aus so einer Perspektive, glaube ich, muss man auch immer schauen, für wen sind kleine Tröpfchen, die dann tatsächlich einen großen Unterschied machen. Hase hatte eine Frage. Ich habe gleich einen Punkt. Ich bin mit dem ersten Zeit, als ich Luxemburg gelesen habe, aber ich glaube, es ist eh schon ein bisschen herausgekommen, was die Leute damit meinen, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, dass jetzt so Reformen nicht irgendwie so ein Selbstzweck ist und es jetzt quasi egal ist, ob eine. Es ist eben nicht egal, ob jetzt eine Pensionserhöhung irgendwie von einer breiteren gesellschaftlichen Bewegung erkämpft wird oder ob sie irgendwie von einer rot-schwarzen Koalition eingeführt wird. Ich glaube, das ist irgendwie klar so. nächste ist, was, das ist eigentlich so eine explizite Frage an die Hanna. Du hast vorher bei deiner Vorstellung von verschiedenen Partikularinteressen geredet, die dann in einer Partei, so wie du sie dir vorstellst, zusammenfinden und dann irgendwie nebeneinander hertun oder sich auf ein allgemeines einigen, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht wäre es gut, wenn du das nochmal ausführst, weil ich finde eigentlich, dass das Abgehen von Partikularinteressen gerade das Problem ist. Also das gesellschaftliche Abgehen davon ist gewissen. Und dann zur Frage der FPÖ und des Sozialstaats. Und ich glaube, dass da wirklich eine grundlegende Fehleinschätzung in der Linken vorherrscht, wenn man sich permanent hinstellt und sagt, schaut euch doch diese böse FPÖ an, die verspricht euch irgendwie sichere Pensionssysteme, sicheres Bildungssystem und in Wirklichkeit kürzt sie die ganze Zeit. Ich finde, man muss sich vielmehr die Frage stellen, ob es nicht, weil jetzt so gern von objektiven Interessen gesprochen wird, ob es nicht innerhalb der kapitalistischen Verwertung für Arbeiterinnen vollkommen plausibel ist zu sagen, ich mag nicht für Leute zahlen, die nicht arbeiten. Das ist eigentlich eine vollkommen plausible Forderung, wenn man innerhalb dieser Verwertungskategorien denkt. Ja, das sind drei Punkte. Sebi, auf der linken Seite. Achso. Ganz nach links. Nein, die Frage richtet sich an die Teilnehmer, aber insbesondere an die Frau Jensen. Wie würde ein revolutionärer Vorgang ganz konkret aus der heutigen Situation für euch aussehen? Sebi, Valentin hat eine Frage. Ja. Deine Frage gestellt? Nein, noch nicht. Okay. Meine Frage ist dann, muss er dann, wenn du oder sie sagen soll, gleich mal sie. Eigentlich sagt man in der Linken okay. Immer du. Ja, gut. Und zwar eigentlich, also auf den Zuschauer bezogen, dass du meinst, besser das zu tun, was objektiv notwendig ist, also eine Reaktion zu fordern, als einfach das gemacht zu rechnen, was scheinbar halt machbar ist. Das ist eigentlich so ein bisschen gerade ein Ideal, wie sagen, wenn man in Luxemburg und sagen kann, man kann ruhig bei den Kämpfen um die kleinen Tropfen mitmachen, solange man ideologisch nicht die Perspektiven des Kämpfens dann klärt. Wenn man immer klar macht, dass eigentlich eine kleine Konstruktion mehr aus einem Personal schießt. Das ist allerdings eine abstrakte Frage, wenn es gerade in Bezug auf die, oder ja, die Gitterer, also Voice of Tendency, warum gibt es denn trotzdem ständig Ausschreibungen? Es gibt ja auch Aktionsbildungen. Also warum ist das so ständig, also dann dieser Schritt, also dass auch egal, in einer Partei das so oft gesehen wird, also dass dann das, die Notwendigkeit, sich auszuschreiben, weil vermeintlich eine Taiwan das nicht macht. Ich habe das nur aus dem Kopf, ich bin im einen, in den USA, also eine Spaltung, die begründet wurde, sozusagen ein Teil der Partei sich nicht protestiert hat gegen die humanitäre Hilfe der US-Armee in Haiti, weil das einfach Imperialismus, wenn man es nicht verurteilt. Ja, das war eine andere Organisation. Okay, gut, danach wird es recht. An welchem Punkt muss man sich sozusagen abspalten und wann da eine Fraktionsbildung? Was dann für Pferde, wenn man sagt, okay, wir den kann ich nicht mehr mitgeben? Weil eigentlich könnte jeder sagen, naja, machen wir den kleinen Kampf mit. Abstrakt sind eh noch Elektron verpflichtet und dann hätte man das Kriterium, wenn man Elektron verpflichtet, dann natürlich. Wann man konkret jemanden ausschalten kann oder sich abspalten. Ja, dann vielleicht einmal die Antworten dazu. Nächste Runde dann. Okay. ich bringe mir zwei Sachen raus, aber die Balkenfrage lasse ich nicht lernen. Zur Frage vom Hase mit der Verwertungskategorie. Also das Problem ist halt, dass es so etwas wie die ideologisch reine Arbeiterinnenklasse halt nicht gibt, oder? Also dass dann die Leute, die nicht hackeln, merken, boah, hey, Mehrwertrate, zart und sozusagen und beginnen sich dann zu organisieren und zu kämpfen, so, ja? Wären wir alle auch lieber so. Aber das ist eben so. Also, dass auch die sozusagen Ausgebeuteten oder die einem sozusagen eigentlich ein objektives Interesse daran hätten, die aktuellen Verhältnisse aufzuheben, in Kategorien denken, die diese Verhältnisse sozusagen einzementieren, ist halt so, ist logisch so und ist eine Sache, mit der man in der Linken umgehen muss. Und sozusagen diese, was ich halt immer sehr schwierig finde, ist sozusagen so mechanisch anzugehen, so mit, ja, die denken, der denkt halt in Verwertungskategorien, deswegen muss man jetzt erst einmal brechen, dass der FPÖ-Wähler in Verwertungskategorien denkt. So. Weil das werde ich nicht erreichen. Also ich werde tatsächlich jetzt auch, ich werde Leute, die jetzt aktuell sozusagen aus den meiner Meinung nach richtigen Gründen das Falsche tun, nämlich die FPÖ wählen, nicht sozusagen an dem Punkt sozusagen sagen, ey, brich doch mal mit den kapitalistischen Verwertungskategorien. So, ne? Sondern ich muss in gewisser Weise sozusagen sie eigentlich in ihrem eigenen Denken, in ihrer Widersprüchlichkeit, glaube ich, überführen. So, ich muss einmal die Frage stellen, inwiefern bringt es tatsächlich, wird meine Miete niedriger, wenn ein Flüchtling verreckt? So. Wenn dem so wäre, hätte ich tatsächlich schwer dagegen zu argumentieren. So, ja? Oder schwer. Ich muss gewissermaßen sozusagen akzeptieren, dass Menschen in den Verwertungskategorien denken, aber ich kann sozusagen diese Kategorien, glaube ich, überwinden, dadurch, dass ich aufzeige, dass sie halt falsch sind. So, ja? Und dass sozusagen dort, wo Menschen in konkrete gesellschaftliche Kämpfe reingezogen werden, diese Kategorien, in denen sie gedacht haben, plötzlich mit ihrer objektiven Realität nicht mehr übereinstimmen. Also ich möchte wissen, wie viele der Streikenden aktuell in Frankreich, die gerade die geilsten Sachen abziehen, vor einem halben Jahr noch vor National gewählt haben. Wahrscheinlich ganz viele so, ja, ist gut möglich. Aber jetzt stellt sich halt der Front National hin und sagt, das sind alles Randalierer und die Riot-Polizei soll die alle wegprügeln, ja. Dann werden sich diese Menschen vielleicht überlegen, beim nächsten Mal den Front National zu wählen. Oder Leute, die sich wünschen, mehr Polizei auf den Straßen, das sorgt für Sicherheit. Das sind jetzt die Menschen, oder das vor ein paar Monaten noch gefordert haben. Die werden jetzt von der Polizei niedergeknüppelt, wenn sie Barrikaden bauen. So, ne? Das ist halt sozusagen so eine gesellschaftliche Dynamik, in der so das Bewusstsein sich schnell ändern kann. Und glaube ich, da sind wir dann bei der Frage, wie halt revolutionäre Situationen aussehen können. Revolutionäre Situationen sehen so aus, dass ein Land kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps steht, weil die Arbeiterinnenklasse, die es halt trotz allen Unrufen noch gibt, einfach alle Atomkraftwerke runterfährt, auf der Straße ist und hier sozusagen kurz davor ist, die Regierung zu stürzen. Wenn sie das schafft, wenn sie an deren Stelle sozusagen ihren eigenen bewussten Ausdruck setzt und beginnt nicht aus den Fabriken oder aus den Atomkraftwerken wieder rauszugehen, sondern die einfach aus Atomkraftwerk ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil aber aus den Ölraffinerien, Frankreich, Energie, wurscht, aus den Betrieben jetzt irgendwie rausgehen, sondern die einfach unter eigener Verwaltung weiterzuführen, Delegierte zu wählen und einfach beginnen, die gesellschaftlichen Prozesse selbst zu planen und zu organisieren, dann habe ich eine revolutionäre Situation. Das ist nichts Abstraktes, sondern es gibt sich aus gesellschaftlichen Kämpfen, sobald sie eskalieren und Massencharakter annehmen. Und das passiert. Auch wenn man sich es in Österreich nicht vorstellen kann. Okay. Ich glaube, ich muss mir erklären, was wir für eine Organisation sind. Wir verstehen uns als demokratisch-zentralistisch. Innerhalb der Organisation totale Demokratie, aber nach außen wird die Mehrheitsmeinung vertreten. Das heißt, wann würde ich mich abspalten, war da eine Frage. Ich würde mich abspalten, wenn die Mehrheit der Organisation, nachdem ich für meine Position gekämpft habe und verloren habe, und die Mehrheit hätte eine andere Position, und es würde sich dabei um ein Prinzip handeln. Was wäre ein Prinzip? Ein Streik, wo der eine streikt und der andere die Streikpostenkette überquert? Ein Krieg, bei dem, das ist bei linken Organisationen passiert, das ehemalige Vereinigte Sekretariat hat in Teheran, nachdem Khomeini die Macht ergriffen hat, aufeinander geschossen, weil sie zwei Sektionen hatten. Und die einen fanden, dass alle Feinde des Schahs unsere Freunde sind. Und so haben sie dann in der Teheraner Universität aufeinander geschossen. Das wäre für mich, so sagen wir mal, das eindeutigste prinzipielle Hindernis, weiter in der Organisation bleiben zu können. Aber ja, wenn man nicht erschossen wurde, den Weg dahin, ja. Ja, aber ich meine ohne Spaß, also solche Dinge sind nicht prinzipiell und das könnten auch andere, es kann sein. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in der Minderheit wäre, würde man mich auch nicht unbedingt bei der nächsten Veranstaltung, die wir machen, zu dem Thema als Hauptsprecher einsetzen. Ich würde dann also mich wahrscheinlich eher bedeckt halten. Aber würde ich direkt gefragt werden, müsste ich die Mehrheitsmeinung vertreten. Das ist demokratischer Zentralismus. Oder rausgehen. Und rausgehen geht man nicht so schnell, wenn man meint, dass es notwendig ist, eine demokratische, eine revolutionäre Organisation aufzubauen. Aber es hat natürlich eine ganze Menge Dinge gegeben. Es hat Kriege gegeben, über die weder unsere, ja, Marx, Engels, Lenin, Trotzki, keiner hat geschrieben darüber, dass plötzlich zwei Arbeiterstaaten in Krieg gegeneinander gehen, wenn es auch deformierte Arbeiterstaaten waren. Also mussten die Organisationen, die dem folgen, neue Positionen entwickeln und eine Seite nehmen oder sagen, die Pest auf beide Häuser oder ich weiß nicht. Aber diese Fragen, die gekommen sind, die heißen natürlich, dass es in Organisationen, die für die Programme noch wichtig ist, dann auch vielleicht zwei oder mehr Positionen gibt. Und das kann jedes Mal zu Spaltungen führen. Wir sind alle sehr, sehr klein. Die gesamte Linke ist klein. Ich kenne keine linke Organisation, die ich als links bezeichnen würde, die nicht klein ist. Keine von uns ist in der Lage, eine Revolution zu machen. Selbst wenn wir uns zusammentun, sind wir das nicht. Aber das größere Problem ist, dass wir kein gemeinsames Programm haben. Und dass immer dann, wenn Leute versuchen, Bewegungen zu gründen, sie sich nicht hinsetzen wollen und sich darauf einigen wollen. Wir haben das jetzt gerade in Berlin wieder gehabt, da wurde eine neue kapitalistische Organisation gegründet. Und zwar bevor, was? Neue Antikapitalistische, was habe ich gesagt? Boah, das wäre auch mal dick, ja. Neue antikapitalistische Organisation. Die haben einfach nicht lange genug gewartet, um zu einem Programm zu kommen, sondern wollten gleich mal losschießen. Die Organisation wird immer kleiner und wird wohl nicht mehr lange existieren. Hätte aber eine gute Chance, weil sehr viele Gruppen zusammengekommen waren und diskutieren wollten. Aber ein ganz Teil von uns sind ausgestiegen, als die gesagt haben, spielt keine Rolle mehr, ob wir uns auf ein Programm einigen. Wir rufen jetzt schon mal aus, dass wir schon eine Organisation sind, ne? Eine Partei sind. Ja, da wünsche ich Ihnen, ich weiß nicht, ob ich Ihnen viel Glück wünsche, aber ich werde mir mit Interesse angucken, was daraus wird. Wie würde ein revolutionärer Vorgang ganz konkret aussehen, ist eine schwierige Geschichte zu sagen. Die Zeit muss reif sein. Ich möchte daran erinnern, dass Lenin, glaube ich, 6 Monate bevor die Revolution stattfand, sagte, wir sind zu klein, wir können nicht, die Zeit ist nicht reif. Unsere Generation wird die Revolution nicht mehr erleben, hat da die Jugend gerade geschrieben. Genau. Und das war 1917, ein halbes Jahr vorher, Februar, März, ja, sowas, ja. Ihr sagt Jänner, ne? Ja, ja. Also sowas, ja. Es wurde bewiesen, dass er falsch lag. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nicht im Oktober diesen Jahres so weit sein werden. Ich weiß nicht, ob es noch was war. Ich gebe mal an dich erstmal weiter. Okay. Ja. Auch ein kleines noch. Also die Organisation, von der du sprachst, über Haiti oder so, das ist die Spottersis Tendenz, aus der wir mal vor 30 Jahren entstanden oder uns abgespalten haben. Wegen welcher Frage? Wegen vieler Dinge. Also das wäre eine neue Veranstaltung. Wir haben, glaube ich, 50 Artikel drüber geschrieben oder Bücher. Also, sorry. Ich habe die Anmerkung mit Rot-Schwarz nicht ganz verstanden, aber im Zweifel, nein, ich glaube nicht, dass Rosa Luxemburg mit Revolution und Reform, dass es kein Widerspruch ist, gemeint hat, dass es darum geht, dass Rot-Schwarz das irgendwie umsetzt. Ich habe da auch keine Illusionen, weil sonst würde ich nicht sagen, es braucht was Neues. Der Sebastian hat für ihn beschrieben, dass die revolutionäre Situation auch daraus besteht, dass man quasi die Macht ergreift, und ich würde sehen, dass das ein Teil davon ist, und würde zusätzlich noch betonen, dass manchmal es nicht reicht, nur das Parlament zu erklimmen und dann zu sagen, jetzt ist das neue politische System da, sondern da muss vorher auch so eine breite Entwicklung gegeben haben, der Kampf um die Herzen und Hirne der Menschen und da auch diesen Konsens, den es gibt über das herrschende politische System, dass Leute jeden Tag, ohne dass sie jemand zwingt, in die Arbeit gehen und dort den Kapitalismus jeden Tag aufs Neue reproduzieren, da muss es auch irgendwie eine alternative Vorstellung und ein gemeinsames Projekt geben, für das sich Leute dann auch hinsetzen und nicht nur das Parlament erklimmen, sondern auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. Und zu der Frage, was ich gemeint habe, die Partei ist der Ort, auch gesellschaftliche Widersprüche ausgehandelt werden können. Das, glaube ich, meint zwei Dinge oder kann zwei Dinge meinen. Zum einen stelle ich, oder glaube ich, dass es notwendig ist, unterschiedliche Teilkämpfe zu einem gemeinsamen politischen Projekt zu formulieren, das mehr ist als die einzelnen Kämpfe, die Leute führen. Also wenn Kindergartenpädagoginnen bestimmte Lohnerhöhungen fordern, wenn die fordern, dass ihr Beruf auch als Bildungsberuf anerkannt wird, und Pflegerinnen und Pfleger fordern, dass die Stationen personell aufgestockt werden, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dass eine Partei der Ort sein kann, in dem diese ganzen unterschiedlichen Kämpfe und Teilkämpfe zusammengeführt werden zu einem politischen Projekt, das eben all diese Kämpfe umfasst. Und zum anderen aber auch nach innen. Also als Feministin ist es manchmal schwierig, das strategische Bündnis mit Männern in einer Organisation einzugehen. Und trotzdem organisiere ich mich nicht in einer reinen Frauenorganisation. Das heißt aber, dass für mich so eine Partei auch der Ort sein kann, wo man um bestimmte Dinge kämpft, nämlich darum, dass Nein auch wirklich Nein heißt. Und das ist ein Kampf, den man auch innerhalb seiner Partei führen kann. Die Kämpfe darum, dass Frauenförderung auch einfach mal heißt, dass ein Mann seinen Platz einer Frau überlässt. Und das sind Dinge, die für mich dann auch in einer Organisation geführt werden können. Feministische Kämpfe nach außen zu führen und innerhalb der Partei mit gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen umzugehen, das wäre so der andere Zugang. Ja, soweit ich mich erinnere, gab es vielleicht hinten links, genau, da gab es eine Frage. Wir machen vielleicht eine letzte Frage und dann das Abschlussstatement. Aber deswegen warte noch kurz, damit wir alle gleich reden müssen, so schnell wie ich rede. Falls jemand noch sagen möchte. Hier oben links. Zwei? Genau. Also ich habe konkrete Fragen zum Glück in Berlin und in Österreich und noch konkreter in diesem Aufbruch. Ich finde das recht positiv, das eigentlich ist, dass ich so eine Anmeldung über 5000 linke Leute treffen werde und diskutieren. Nur die Frage ist für mich vor allem, was kommt, was braucht irgendwie die Linke, was braucht es für Perspektiven, was braucht es, dass das irgendwie einen Massencharakter hat oder soziale Sprengkraft. Hierzu irgendwie zwei konkrete Fragen. Erstens, wie ist da die Herangehensweise an andere große Linke Organisationen oder noch links irgendwie, zum Beispiel die SPÖ, die noch recht viele kritische Jugendliche, linke, marxistische Jugendliche vereinigt, viele kritische Betriebsräte, kämpferische Betriebsräte und nicht nur die SPÖ-Führung, die verbürgerlich ist. Wie ist deine Herangehensweise? Ich glaube nämlich, das stößt auf Missmut, wie zum Beispiel in der Artikel irgendwie im Mosaik darauf deuten, dass man die SPÖ insgesamt abwatscht, sondern dass die Führung der Kurs irgendwie abgewatscht gehört. Und man somit mit so einer einheitsvollen Möglichkeit, die vielen kritischen Mitglieder oder einige kritischen Mitglieder irgendwie nicht einfach inaktiv werden, sondern weil sie gewinnt. Und die zweite Frage irgendwie zum demokratischen Konzept vom Aufbruch. Wie schaut es irgendwie damit aus? Und wie schaut es mit Abstimmungen aus? Und also mehrheitliche Abstimmung, irgendwie ganz normal für demokratische Organisation. Und wie schaut es mit Selbstfinanzierung aus? Das sind zwei wichtige Faktoren für eine starke Organisation. Und wie weiß das der Aufbruch, wenn die Kampagne zum Ziel hat und keine Massenpartei, aber trotzdem, es geht um, wie wird es zur kämpferischen Kampagne, was ja vielleicht eine Massenpartei, eine hoffentlich revolutionäre Massenpartei entstehen kann. Ja, um Bezug zu nehmen nochmal zu der Antwort bezüglich der FPÖ, was ich jetzt eher bezweifle, weil Sie gesagt haben, die FPÖ und die AfD wird langfristig stärker werden, bezweifle ich. Ich glaube, dieser Trend, vor allem wenn man es in der Vergangenheit betrachtet, die schwarz-blaue Regierung eine Legislaturperiode ausgehalten, dann hat man gemerkt, machen wir die anderen Schulden, sofort abgewählt. Jetzt haben wir ein bisschen spezifischer in Oberösterreich die FPÖ in der Region, weil man dachte, die FPÖ ist super. Ne? Und dann hat man gerade, weil die immer so Österreich kommen, meistens spezifischer, hat man sofort versucht, die Mindestsicherung zu kürzen. Man hat einen spezifisch, in Wales eingeführt, dass man sich die Zahnspange auf einmal selber zu zahlen hat. Die FPÖ war circa, waren wir jetzt ein halbes Jahr in der Landesregierung ungefähr. Und bei der Bundespräsidentenwahl ist das ganze Bundesland plötzlich grün, mehrheitlich. Knapp, aber dennoch, und das ist ein Zeichen, das hat man bei der schwarz-blauen Regierung gesehen, das hat man jetzt wieder gesehen. Theorie vielleicht wäre es gar nicht so blöd, sie mal wieder regieren zu lassen, weil man sieht, was für ein Wesentheim eventuell. Ich weiß, das ist eine blöde Theorie, aber mag sein, dass vielleicht das Einzige ist, die Leute abzulegen. Nicht schrecken. Achtung, es folgt eine Durchsage bezüglich des Sperrvorgangs im NIG. Ab 21.30 Uhr werden im Erdgeschoss die PC-Räume versperrt. In weiterer Folge die Türen von der Liebiggasse sowie die Türen in der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ist ausschließlich bis spätestens 22 Uhr beim Portier möglich. Kommt alle noch raus, die Kursen auch noch offen. So, das wäre aber. Wo war ich jetzt? Genau. Ja, es ist ein bisschen eine scharfe Theorie, meiner Meinung nach, aber eventuell, auch wenn es uns wahrscheinlich wieder Milliarden kosten wird, vielleicht notwendig, um es zu merken. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber ich befürchte, dass auch umfangreich trennt, dass eine relative Mehrheit wahrscheinlich haben werden. Die eigentliche Frage aber ist, ob man jetzt vielleicht die Demokratie diesbezüglich ein bisschen abändert, also dieses eventuell dieses Proportsystem abschafft und dafür aber in Relation eventuell die Legislaturperiode verkürzt, wenn sowas überhaupt möglich ist. Weil man hat ja gesehen, wenn irgendeine Partei absolute Mehrheit gehabt hat, vor Kreisgezeiten, hat man am meisten gefördert, am meisten weitergebracht. Und jetzt mit einer ständigen Koalition, eigentlich der Gegenseite, der eine sagt so, der andere sagt so, wie soll man da irgendwelche Reformen, wenn man schon dabei ist, durchbringen, um irgendwas zu verändern, wenn man ständig gegeneinander redet. Das wäre so. Also man kann immer noch auf die Überraschung von der Wirtschaft erfahren. Okay, ich mache es ganz kurz. Ihr habt jetzt recht lange darüber geredet, über das Problem, wie ihr mit eurer Partei in die Macht kommen wollt. Meine Frage ist jetzt, was ist, wenn ihr in der Macht seid und wie geht ihr mit dem Problem des Stalinismus um? Genau. Dann ist die Frage, wie kann man zwei Stunden über Parteien reden, über Schaden, Repression und den Stalinismus schreiben? Ich würde noch gerne kurz die Frage, ist jetzt ein bisschen was Neues, aber ich würde noch kurz die Frage aufgreifen, weil mir kommt vor, dass die FPÖ oder generell das Leben faschistischer Parteien jetzt von, also hauptsächlich von Anna und Sebastian, viel mit der Sündenbock-Theorie sozusagen beantwortet wurde und das relativ leicht aufzuklären wäre, also wie du es gesagt hast, dass ja sozusagen sie die richtigen Gründe haben eigentlich. Oder die richtigen Gründe, aber halt sie. Ja genau, das würde mich interessieren, wie dazu steht, beziehungsweise würde ich gerne auf die Studie zu Arbeitern und Angestellten und Verarbeitenden vor Armut des Dritten Reichs noch Bezug nehmen. Das ist so eine sozialpsychologische Studie von Erich Fromm, wo in der gut dargestellt wurde, wie zum Beispiel Lieder der kommunistischen Partei in Deutschland massenweise dann zur faschistischen, also zur nationalsozialistischen Partei gegangen sind, weil sie vielleicht teilweise, also sozialpsychologischen Form erklärt, eher die kommunistische Partei aus Hass sozusagen, oder sozusagen den neuen Weg sozusagen aus Hass gegen beispielsweise die Weimarer Republik oder so gewählt haben. Das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das seht, dass zum Beispiel, wenn man jetzt eine neue linke Alternative sozusagen bietet, wie sehr es wirklich, weil die Hannes gesagt hat, den Kampf um die Herzen sozusagen, wie sehr man den wirklich gewinnen würde sozusagen, wie sehr man wirklich das Bedürfnis ändert nach. Also ich meine Theorie wäre jetzt, oder ich würde zeigen, dass ein starkes Bedürfnis nach Autorität und autoritären Verhältnissen besteht und ich, ja, ob ihr da nicht irgendwie drauf eingehen könnt sozusagen. Oder ob das nur dann aus, oder ob zum Beispiel diese Alternative dann nur gewählt wird, weil sie eben eine kurzfristig andere Alternative bietet, aber im Endeffekt stärker der Hass auf die alte Autorität oder zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, jetzt Rot-Schwarz wäre oder so. Was natürlich dann im Endeffekt von einer faschistischen Partei auch in ihrer Ästhetik und so viel besser befriedigt werden würde, das dürfen. Wenn man möchte, kann man eine Frage aufnehmen, sonst würde die Frage nur schließen und quasi auch zum Abschluss antworten, aber zum Abschluss sieht man. Wir gehen dann nachher auch noch in ein Lokal. Sebi? Ja, wir würden noch ins Stadtkino gehen, wir haben einen Tisch reserviert. Denkst du noch was? Also ich merke, ich kann so stark, Kind, ich habe es ausgesucht. Also das ist mir schwer. Es gab ziemlich toll von Stadt, ich habe es nicht ausgesucht. Gibt es noch eine? Also zu Aufbruch. Ich glaube, viele Leute, die im Aufbruch aktiv sind und auch die ich jetzt in den letzten Wochen bei den Treffen, die es überall in Österreich gibt, kennengelernt habe, für viele spielt die SPÖ da überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist total erstaunlich. Weil, also für mich, ich komme aus der sozialistischen Jugend, ich war dort ganz lange aktiv. Ich war auch dabei, als wir als Organisation maßgeblich daran beteiligt waren, einen Parteivorsitzenden loszuwerden, nämlich den Alfred Gusenbauer. Und wir haben ja wirklich gedacht, dass danach echt besser wird. Also wir sind, für uns war das ein total großer Erfolgsmoment, dass dieser Typ mit unserer Hilfe irgendwie weggekommen ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es manche Artikel gibt, die so ein bisschen jetzt auf diese Euphorie dem Christian Kern gegenüber so ein bisschen eingehen. Weil ich glaube, einen Manager von einem staatsnahen Unternehmen an die Spitze der Sozialdemokratie zu setzen, macht die SPÖ nicht besser. Die SPÖ wird nicht gezwungen, sich immer in eine rot-schwarze Koalition zu begeben. Die SPÖ wird nicht gezwungen, die ganze Zeit neoliberale Politik zu machen. Die SPÖ wird nicht gezwungen, rassistische Politik zu machen. Da entscheidet sie sich schon auch selber dafür. Sie müsste nicht in diese Koalitionen gehen, aber nachdem die SPÖ nur noch als Staatsapparat funktioniert, nachdem sie immer wieder ihre eigenen Funktionärinnen und Funktionäre in so Staatsapparate setzen muss, nachdem das irgendwie die einzige Möglichkeit scheint, noch Menschen zu rekrutieren und an sich zu binden, ist offensichtlich sozusagen doch ein Zwang. Ich glaube, im Aufbruch sind aber auch viele Leute aktiv, die in der Sozialdemokratie sind. Die Fiona Kaiser ist ein großes und ein bekanntes Beispiel dafür. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir als Aufbruch Bündnisse mit den Leuten schaffen, denen es tatsächlich nicht nur um die Einheit der Partei geht. Das wichtigste Schlagwort, wenn man als Jugendorganisation Kritik an der Partei übt, das schadet der Einheit. Das habe ich ganz oft gehört in meiner Zeit als Zählerin. Sondern die Leute zu suchen, denen es tatsächlich um Politik geht, nämlich um Politik für die Leute und mit den Leuten zu machen, die vom Kapitalismus nicht profitieren. Ich glaube schon, dass es da ganz zentral ist, dass man so ein bisschen mit diesen Illusionen auch umgeht und diese Erfahrung, die die Leute gemacht haben, nämlich einmal einen Parteivorsitzenden abzuwählen, der nichts an der Struktur der Partei ändert und es dann alles schlimmer wird, dass dann diese Erfahrung ganz zentral ist. Und für mich wird es wichtig sein, auch mit Teilen von den Leuten, die du angesprochen hast, linke kritische Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch gemeinsam in Aufbruchpolitik zu machen. Solange aus Aufbruch diese Kampagne entsteht, ist das auch kein Widerspruch. Leute können in ihrer Ortspartei dafür kämpfen, dass die SPÖ besser wird und Leute können in Aufbruch dafür kämpfen, dass es sichtbare linke Alternativen gibt. Vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, an dem sie sich entscheiden müssen. Tatsächlich müssen wir das aber dann auch gemeinsam diskutieren. Den Vorschlag, den wir machen werden, ist eine Kampagne gemeinsam zu organisieren, auch aus dieser gemeinsamen Erfahrung Schlüsse zu ziehen, gemeinsam Politik zu machen, Vertrauen zueinander gewinnen, ganz viel lernen voneinander, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und dann zu schauen, was wir weiter machen wollen, ob es dann eine Partei gibt, die einmal auf Wahlkampf orientiert und dann sich aber trotzdem als Bewegung versteht, können wir einfach danach schauen. Aufbruch finanziert sich selbst. Es gibt einen Spenden-Button auf der Homepage, da kann man draufdrücken und spenden. Aktuell zum Beispiel für Sessel, damit man bei der Aufbruch-Konferenz nicht am Boden sitzen muss. Wir nehmen kein Geld von den Parteien. In Frage kommen die SPÖ und die Grünen, also Parteien, die im Parlament sitzen. Dann hast du noch was gefragt. Abstimmungsmodus, es wird einen Vorschlag geben für die Konferenz. Der hat sowohl Aspekte der Mehrheitsabstimmung als auch Aspekte der starken Orientierung darauf, ein gemeinsames Projekt zu formulieren. Und der Sebastian und ich haben uns die Arbeitsaufteilung so gemacht, dass ich was zu Aufbruch sage und er was zur FPÖ. Willst du gleich anschließen oder soll ich erst? Kann ich nicht gerne machen. Oder wie es dir lieber ist. Mir ist egal, ich wollte es nur anbieten. ja, gut, dann mache ich einfach gleich. Mache ich gleich beim autoritären Charakter. Oder fange ich da an? Ich glaube, das generelle Problem, was wir irgendwie auch sehen müssen, ist, dass halt, andersrum, wenn ich an die Sache herangehe, indem ich zeige, dass autoritäres oder halt bürgerlich autoritäres Bewusstsein in der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen zentral vorhanden ist oder dominiert, finde ich. Und deswegen sozusagen mache ich halt Emanzipation unmöglich, weil ich halt sozusagen in so einer tautologischen Schleife gefangen bin, oder? Also die bürgerliche Gesellschaft existiert, weil es bürgerliches Bewusstsein gibt, und bürgerliches Bewusstsein gibt es, weil es bürgerliche Gesellschaft gibt, und die barbarisiert sich halt in unterschiedlichen Ausmaßen, in unterschiedlichen Abschnitten. Ich finde, man muss halt wenn man jetzt sozusagen von der sozialpsychologischen Studie ausgeht, muss man sich halt deren historischen Hintergrund ansehen und was halt bis dahin passiert ist, so. Und wenn man sagt, am Vorabend des Dritten Reiches, dann ist da halt schon extrem viel passiert, dann hat die KPD bis dahin schon extrem viel Scheiße gebaut. So. Das war die Zeit, bis dahin hat halt die KPD die Sozialdemokratie als Sozialfaschistinnen abgestempelt. Und was? Was? Das heißt, und Zehnmann dazu aufgerufen, alle sozialdemokratischen Kinder aus Schulklassen rauszuprügeln, so, weil sie sozusagen gleichzusetzen werden mit dem Berliner Polizeipräsidenten. So. Hier sozusagen ist auf der einen Seite einfach da ist einfach auch schon viel passiert an falscher Politik, so, die dazu geführt hat, dass KPD-Mitglieder so gedacht haben, wie sie gedacht haben. Auf der anderen Seite würde ich halt das bewusste Element von sozusagen Strukturen, die die Politik machen, und sozusagen irgendwie Bewusstseinformen auch nicht überschätzen. So. Also was Bewusstsein macht, sind im Wesentlichen halt Bedingungen, und die können in unterschiedlichen Ausprägungen unterschiedliche Bewusstseinsformen oder Charakterformen hervorbringen oder begünstigen. So, ja? Also ich fände es halt falsch zu sagen, es gibt halt den autoritären Charakter, dann kann man halt nichts ändern und deswegen ist immer Emanzipation unmöglich. Oder er wäre nur brechbar, indem ich sozusagen Aufklärung betreibe. So. Sondern ich bin mir sozusagen, ich glaube, dass es da geschichtlich halt auch viele Beispiele gibt, dass sich Bewusstsein verändern kann. So, jetzt, ich sage nicht, dass es sozusagen, dass man FPÖ-Wählerinnen jetzt innerhalb von ein paar Monaten irgendwie zu super emanzipatorischen Linken macht, wenn man ihnen nur sozusagen, wenn man die Wut nur zuerst woanders hinlenkt, so, und ihnen dann erklärt, sozusagen, naja, also sozusagen richt zuerst deinen Hass einmal gegen deinen Boss und gegen die Reichen in diesem Land, und dann sozusagen noch nachschieben zu erklären mit, ja, aber eigentlich sind es halt auch nicht die, sondern es sind halt kapitalistische Verhältnisse und es ist halt ein unpersönliches Herrschaftsverhältnis und Kapitalist ist nur personifiziertes Kapital und so weiter. Ja. So einfach wird das natürlich nicht gehen, ja. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich glaube nicht, dass es ein natürliches Bedürfnis nach Autorität gibt. So. Also es ist halt auch eines von der Gesellschaft geschaffenes und eines, das sich in gesellschaftlichen Kämpfen halt ändern kann. Ja, Bewusstsein ändert sich. Frau Nationalwähler, die jetzt schreibt, ich habe in meiner Organisation Leute, die FPÖ waren, in der FPÖ Mitglieder waren. So, ja? Und damit sozusagen jetzt nichts mehr zu tun haben wollen. Und deswegen also zur Frage des Stalinismus. Ich glaube, der Fehler, der halt auch auf der Linken sehr stark gemacht ist, dass man im Wesentlichen das übernimmt, was sozusagen in der bürgerlichen Geschichtsschreibung über den Stalinismus vorkommt, sondern ihn als bewusstes, also als bewusst herbeigeführtes geschichtliches Phänomen oder es einfach darauf reduziert. Und die spezielle historische Situation, in der der Stalinismus sich gebildet hat, nicht berücksichtigt. Das Scheitern, also beziehungsweise das im Blutertränken der deutschen Revolution, das Scheitern der österreichischen Revolution, die Isolierung des revolutionären Russlands, was übrigens das revolutionäre Russland ein großartiger Beweis dafür ist, dass sozusagen der autoritäre Charakter durch Bewegung gebrochen werden kann. Innerhalb dieses revolutionären Russlands hat es großartige emanzipatorische Schritte gegeben, also nur Beispiel sogar im Stalinismus. Also etwas, das erst im Stalinismus umgesetzt wurde, aber was bis dahin vorbereitet wurde, du konntest dein Geschlecht im Pass ändern, so im revolutionären Russland. So. Solche Sachen, es wurden verschiedenste Formen von gesellschaftlicher Befreiung im revolutionären Russland praktiziert, dass sich der Stalinismus durchsetzen konnte, ist eben dann auf den zerstörerischen Bürgerinnenkrieg, auf die Isolation des revolutionären Russlands zurückzuführen und auf die Schwäche der linken Kräfte, die dagegen gearbeitet haben. So, ja? Aber es einfach nur auf das bewusste, auf sozusagen das bewusste Element zu reduzieren, ist völlig falsch. Und das Letzte, vielleicht magst du dann darauf noch antworten. Ich finde halt, es ist völlig abstrakt zu sagen, einigt euch erstmal alle auf ein Programm und dann geht raus in die Welt. So sehr ich mich, also ich finde mich ja immer so hin und her gerissen. So, ja? So sehr ich nämlich auch der Meinung bin, dass es ein revolutionäres Programm braucht, ja, und in meiner Organisation ich sozusagen jetzt relativ klar finde, dass wir ein revolutionäres Programm haben und so weiter, gehe ich nicht davon aus, dass wenn wir uns jetzt alle nur lang genug einsperren, oder wenn wir uns jetzt am Abend dann einsperren lassen, wenn wir noch über 10 hinaus diskutieren, und nur lange genug über ein Programm diskutieren, dass dann irgendwas dabei rausschaut, das uns dann dabei helfen wird, wenn wir am nächsten Tag oder im nächsten Jahr dann dabei rausgehen. Ich glaube, Programme, was wäre das dann für ein Programm? Ein Programm, in dem wir uns abstrakt alle darauf einigen, dass der Kapitalismus gestürzt werden muss und die Diktatur des Proletariats errichtet werden? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen großartig etwas bringt. Ich muss mir selber und in meiner Gruppe klar darüber sein, was ich will. So. Aber es ist ein Fehler zu glauben, dass ich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ändere, indem ich jetzt nur noch rein abstrakt über Programmfragen diskutiere. So. Ich bin der Meinung, dass das Aufbruch, es gibt den Aufbruch inhaltliche Debatten, die werden jetzt auch, finde ich, auch auf breiterer Ebene geführt werden. Die Aktionskonferenz ist ein Startschuss dafür. So. Und da wird sozusagen sowohl Praxis als auch als auch Theorie geleistet werden. Man wird sozusagen eine Organisierungskampagne führen und man wird weiter Debatten führen. Mit seinen, aus Bremer, das ist so eine mitgewollene Tradition, irgendwie marxistische Klassiker aus dem Zusammenhang zu zitieren. Dann wäre das so der Punkt, wo ich jetzt das droppen würde mit einem Tropfen Praxis, der wertvoll ist als tausend Fässer Theorie. So, ja? Ich werde natürlich innerhalb von Aufruf für meine Punkte argumentieren, so, ja? Und ich werde auch auf der Konferenz dafür argumentieren, aber ich finde es jetzt vor allem mal wichtig, dass hier etwas gestartet wird, dass hier sozusagen Praxis auch reinkommt, die dann theoretisch auch behandelt werden kann. Und dass sich dann innerhalb von Aufbruch dann auch herausdifferenziert, wer steht wofür, wie kann man das am besten vorantreiben. Dafür würde ich auch alle einladen. Bitte anmelden. Anmeldeschluss ist bald. Heute. Ja, heute. Das ist 2,5 Stunden Zeit, euch anzumelden. Unbedingt ja. Anmelden. Genau. Und hier an der, also ja, das ist ja nur ein Auffassungsunterschied. Es war Thersen Freitag, der 29. Das war alles gesagt. Ja, unbedingt anmelden. Genau, bitte anmelden und dort sowohl am Programm als auch an der Praxis teilhaben. Warst du schon dabei, Sebastian, als deine Organisation die Jugend gegen Rassismus in Europa gründete? Ja. Gut, ich auch. Und so war unsere gesamte Organisation alle, oder fast alle, also jedenfalls die in Deutschland und in Europa. Wir waren alle in der JRE, eine Organisation, die von euch gegründet wurde, deine Organisation. Und wir haben da mitgearbeitet und wir haben gute Antirassismusarbeit gemacht. Aber wir haben auch Programm und Politik diskutiert. Dies war, wenn du so willst, eine Einheitsfront, eine Aktionseinheit gegen die Rassisten. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es da wieder so einen Marsch geben würde, da wo wir unser Zeltlager hatten, zu Ehren von Rudolf Hess, der damals noch lebte. Und wir hatten eigentlich vor, die Nazis zu vermöbeln. Es wäre uns auch geglückt, wenn die Faschisten nicht marschiert wären. Aber das ist so ein Beispiel, weißt du, das ist ein bisschen billig zu sagen, wir stehen auf dem Standpunkt, wir müssen zuerst dafür reden, dass wir ein gemeinsames Programm haben. Bevor wir sagen, wir sind eine Partei, eine gemeinsame Partei. Das heißt nicht, dass wir nicht bei Aktionen zusammenarbeiten und darüber diskutieren, aber vielleicht erinnerst du mich nicht mehr, ich war sicher eines der ältesten Jugendmitglieder in der JRE zu dem Zeitpunkt. Übrigens, die FPÖ hat so viele Unterstützer offensichtlich in der Arbeiterschaft. Das ist mit der AfD genauso. Es hat eine Untersuchung gegeben, dass fast 60% der Gewerkschaftsmitglieder des DGB die AfD gewählt haben. Und du sagtest vorhin, du bist nicht sicher, dass die FPÖ notwendigerweise stärker werden wird und die AfD. Das ist auch nicht, was ich vorhin, falls das auf mich sich bezog, was ich gemeint habe. Ich glaube nur nicht, dass sie weggehen wird, wie es die anderen Protestparteien, die Schill-Partei bei uns und die Piratenpartei, und ihr könnt sicher ein paar österreichische Beispiele bringen, die werden nicht einfach so weggehen, wie die anderen es getan haben. Nach einer Legislaturperiode werden die sich unglücklicherweise noch nicht total diskreditiert haben bei allen, weil die anderen so diskreditiert sind. Und das müssen wir natürlich aufzeigen. Wie verhindert man Stalinismus, wurde gefragt. Genosse sagte mal durch Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Aber das ist natürlich ein bisschen einfach. Es hat Organisationen gegeben, in denen ich Mitglied war, aus denen ich ausgetreten bin, weil ich gedacht habe, wenn die nach dem Muster ihrer innerparteilichen Organisation irgendwann mal in der Lage sein sollten, Staat zu gründen, weiß ich nicht, welche Organisation ich gegen die gründen müsste. Also gehe ich doch lieber raus und mache was Neues. So haben wir uns vor über 30 Jahren als IBT von den, nicht gleich mit dem Namen, aber von der Spartacist League US oder der internationalen Spartacist-Tendenz, die sich, glaube ich, jetzt internationale kommunistische Liga nennt, gemacht. Das heißt, wir müssen heute schon dafür sorgen, dass in den Organisationen, in denen wir sind, ein Klima und ein demokratisches Verständnis und ein Respekt für die Genossen aufgebaut wird und erlernt wird. Ansonsten werden wir es nicht schaffen. Und ich glaube, dass ihr das auch in Organisationen, von denen ich nicht unbedingt glaube, dass sie längerfristig werden die... Okay, ich fange nochmal an. Ich fürchte, dass manche dieser Organisationen euch längerfristig zu derselben Position bringen wird, die ich heute habe. Es lohnt sich nicht, in diese Organisation dein gesamtes Herzblut reinzustecken. Sorgt dafür, dass eine Partei gegründet wird. Denn die Krise der Menschheit ist die Krise der politischen Führung. Ja, dann danke an alle.